In jungen Jahren muss dem Schriftsteller James Baldwin klar geworden sein, dass er arm, schwul und schwarz ist. Ob ihn das habe verzagen lassen, wurde er später einmal gefragt. Mehr Benachteiligung sei ja kaum möglich. Seine Antwort mit einem Lachen? Nein, er habe damit den Jackpot gewonnen. Denn so sei er gezwungen gewesen, seine Lage zu benutzen. Man möchte mit ihm lachen, wenn es nicht zugleich so bitter ernst wäre. Aber es ist auch wahr. Er hat seine Erfahrungen genutzt. Er ist als analysierender Essayist, vor allem aber auch als Autor von Romanen, der von Menschen und ihren Umständen erzählt, tief eingedrungen in die Umstände seines Lebens und deren gesellschaftlicher Dimension. Er hat vermocht, sie sprachlich in Essays auf den Punkt zu bringen und sie literarisch zu gestalten. So vieldimensional, so abgründig, so nicht plakativ, klug und trotzdem eindringlich, dass man sich vor dem Autor James Baldwin nur verbeugen kann. Oder ich zumindest mich vor ihm verbeugen möchte. Ich habe nach vielen Jahren wieder einen Roman von ihm zu lesen begonnen, Ein anderes Land, um genau zu sein, und war gefesselt, wie lebendig, wie einfühlsam, wie melancholisch, aber auch klar er schreibt und schildert. Und dabei ist er als literarischer Autor, wie auch als öffentlicher Intellektueller und Aktivist, so direkt, so nahbar und bescheiden und manchmal so entwaffnend, eben wenn er sagt, dass darin arm, schwul und schwarz zu sein ein Jackpot gelegen habe. Da ist ein großes Lachen, trotz der bitteren Benachteiligung und der Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Armut, wegen ihres Schwarzseins oder ihres Schwulseins, die auch er erfahren hat. Da ist vielleicht auch ein Stolz auf sein individuelles Leben. Und da ist eben auch eine große Ermutigung. Lass dich nicht kleinkriegen, selbst wenn die Umstände gegen dich sind. Heute, einen Tag nach seinem 100. Geburtstag und fast 4 Jahrzehnte nach seinem Tod, führt James Baldwin ein reiches Nachleben. Die Bewegung Black Lives Matter zitiert ihn. Jüngere Schriftstellerinnen und Schriftsteller berufen sich auf ihn. Seine Bücher werden ins Deutsche neu übersetzt. Und in den sozialen Medien kursieren seine Sätze, Reden, Talkshow-Auftritte. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über James Baldwin von René Agiga, Max Böhnl und Andreas Roberts. René Agiga hat übrigens ein Porträt von James Baldwin auch in Buchform vorgelegt. Es heißt Der Zeuge und ist bei Beck erschienen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die Bayreuther Festspiele. Was interessiert uns heute Richard Wagner? Wird vielleicht der eine oder andere von Ihnen denken. Wir haben uns das auf jeden Fall gefragt und deshalb trägt die lange Nacht über die Wagner-Festspiele in Bayreuth diese Frage im Titel. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören. In der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Gave up their seats, but I refused to do so. Black and white. We want integrated America on the whole question of racial equality. I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. One day from now in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Now the time has come for this nation to fulfill its promise. We want freedom by any means necessary. We want justice by any means necessary. We want equality by any means necessary. Eine Zeit des Umbruchs. Die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. In den Vereinigten Staaten tobt ein Kampf um die Trennung zwischen weißen und schwarzen Amerikanern. In den Südstaaten ist diese Segregation in rassistischen Gesetzen verankert, den sogenannten Jim Crow-Gesetzen. Schulen, Krankenhäuser oder Jobs, das ganze öffentliche Leben ist nach Schwarz und Weiß sortiert. Und die guten Schulen, Krankenhäuser oder Jobs bleiben den Weißen vorbehalten. Aber auch im Norden sind die Städte de facto strikt nach Schwarzen und Weißen unterteilt, etwa in bestimmte Wohnviertel. Nicht selten markieren die Eisenbahnschienen die Grenze. Es herrscht ein Kampf um die weiße Vorherrschaft in einem Land, das sich selbst gern als die älteste Demokratie der Welt sieht. Auf der einen Seite des Kampfes unter anderem die Demokratische Partei im Süden. Ihre Politiker haben die Regierungen der ehemaligen Sklavenhalterstaaten fest im Griff. Unter ihnen der Gouverneur von Alabama, George Wallace, im Januar 1963. Mit seinem Bekenntnis zur Segregation in Ewigkeit, zur Trennung von Schwarzen und Weißen, spricht Gouverneur Wallace nur aus, was auch moderatere Weiße denken. Jedenfalls das, was eine ganze Gesellschaft praktiziert. Auf der anderen Seite des Kampfes unter anderem ein Pfarrer, ebenfalls aus Montgomery in Alabama, der es zu Weltruhm bringt, als er eine 250.000 Menschen zum Marsch auf Washington führt. Martin Luther King Jr. im August 1963. Black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Martin Luther King ist damals eine Stimme der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, eine prominente Stimme, aber eben nur eine. Seit Mitte der 50er Jahre formiert sich der Protest. Seitdem der oberste Gerichtshof entschieden hat, dass die Segregation der öffentlichen Schulen gegen die Verfassung verstößt, aber die Schulen und die Regierungen in Virginia, Arkansas oder Alabama sich gegen die Öffnung wehren. Seitdem mit dem Jugendlichen Emmett Till ein weiterer Schwarzer in Mississippi misshandelt und umgebracht worden ist, ein 14-Jähriger. Seitdem die Näherin Rosa Parks in Montgomery sich geweigert hat, ihren Sitzplatz im Bus einem Weißen zu überlassen. Seitdem der junge Pfarrer Martin Luther King sich an die Spitze des anschließenden Busboykotts in Montgomery gestellt hat. An all diesen Orten und an vielen weiteren formiert sich Widerstand. Eine der Stimmen, die den Protest wortgewaltig artikulieren, gehört einem Autor, der bis Ende der 50er Jahre vor allem mit Büchern auf sich aufmerksam gemacht hat, mit Literatur. Die 60er Jahre sehen ihn, den Schriftsteller, als Aktivisten, bei Kundgebungen und Demonstrationen, auf der Kanzel und im Fernsehstudio. I don't know if white Christians hate Negroes or not, but I know that we have a Christian church which is white and a Christian church which is black. James Baldwin ist Mitte 40, als er Ende der 60er in der Sendung des Talkshow-Gastgebers Dick Cavett sitzt, in schwarzem Anzug und weißem Hemd mit Krawatte. Ein Prominenter als Autor von Romanen, Theaterstücken, Kurzgeschichten und Essays und vor allem als Redner, der seine Stimme in den Dienst der Bürgerrechtsbewegung stellt. Ich weiß nicht, ob weiße Christen schwarze Menschen hassen oder nicht. Ich weiß, dass wir eine weiße und eine schwarze Kirche haben. Wie Malcolm X gesagt hat, die Stunde mit der vollständigsten Segregation ist Sonntagmittag. Das sagt einiges über diese christliche Nation. Es heißt, ich kann den meisten weißen Christen nicht vertrauen, jedenfalls nicht der Kirche. Ich weiß nicht, ob die Gewerkschaften mich hassen. Egal, denn ich bin nicht in ihrer Gewerkschaft. Ich weiß nicht, ob die Immobilienlobby etwas gegen schwarze Menschen hat, aber ich weiß, dass sie mich im Ghetto hält. Ich weiß nicht, ob das Schulamt schwarze Menschen hasst, aber ich kenne die Schulbücher und die Schulen, die wir besuchen müssen. Sie wollen, dass ich vertraue, mein Leben riskiere, das meiner Frau, meiner Schwester, meiner Kinder, basierend auf einem Idealismus, von dem sie versichern, es gebe ihn in Amerika, den ich aber nie gesehen habe. Der Applaus, den James Baldwin 1969 für seinen Talkshow-Auftritt bekommt, hallt in gewisser Weise bis heute nach. In scharfen Worten erklärt Baldwin, inwiefern Rassismus nicht wirklich erklärt ist, wenn man denkt, Einzelpersonen hassen andere Einzelpersonen. Entscheidend ist, dass ganze Institutionen der schwarzen Bevölkerung den Zugang versperren, wie hier die Kirche oder die Gewerkschaften. Entscheidend ist, dass ganze Institutionen tendenziell rassistische Vorstellungen über eine ganze Bevölkerungsgruppe weitererzählen, wie die von staatlichen Behörden ausgewählten Schulbücher. Struktureller oder systematischer Rassismus, wie manche das heute nennen. Und lange nach James Baldwins Tod 1987 fand der Talkshow-Clip Eingang in einen Film über Baldwins Leben, der das reiche Nachleben des Autors in der Gegenwart mit ausgelöst hat. Raoul Pecks Dokumentarfilm I'm Not Your Negro von 2017. His place as a public intellectual and a public activist as a writer is still, in my opinion, almost without peer. James Baldwins Stellenwert als öffentlicher Intellektueller, ein Aktivist als Schriftsteller, sucht bis heute seinesgleichen, sagt Bill Mullen. Bill Mullen ist Englischdozent in Indiana und er ist Autor einer großen James-Baldwin-Biografie mit dem Titel Living in Fire. I mean, this is a man who used every single platform available, film, television, radio. Der Mann hat jede Plattform genutzt, die er bekommen konnte. Film, Fernsehen, Radio, Romane, Essays, Gedichte. Er schrieb in sogenannten weißen Magazinen wie im New Yorker und The Nation, weil er darauf bestand, dass die Rolle des Künstlers eine politische, öffentliche ist. Viele Schriftsteller und Intellektuelle versuchen, dieses Erbe anzunehmen. In den Vereinigten Staaten Ta-Nehisi Coates, Tejo Cole, Jasmine Ward. Eine ganze Reihe von afroamerikanischen Schriftstellern hat während der Black Lives Matter-Bewegung über schwarze Leben geschrieben. Und sie haben sich fast immer vor Baldwins Aktivismus verneigt und gesagt, ich möchte in diese Fußstapfen treten. Also, das ist eines seiner Vermächtnisse. I want to be in those shoes myself. So I think that's another legacy for him and a constant challenge. Ähnlich sieht es Tracy Ann Williams, Englisch- und Literaturdozentin an der New Yorker New School, wo sie James Baldwin-Kurse gab. If Baldwin very clearly speaks about himself as author and activist, then if nothing else, it gives us very rich material to mine. Wenn Baldwin sehr klar von sich als Autor und Aktivist spricht, so gibt er uns dafür sehr reiches Material an die Hand. Ich denke, dass sein Werk ein aktivistisches Werk ist, ein aufrührerisches, ein eindringliches Werk. Es zwingt uns Leser auf einer tieferen Ebene zu denken und er kristallisiert Denksysteme, Film, Kunst, Menschen, Rassismus, Sexismus, Homophobie und destilliert sie in Romanen, Kurzgeschichten und Essays. Sexism, Homophobia and distilling it through novels, short stories and essays. Instead of out to play. 1963 ist ein Schlüsseljahr für die Bürgerrechtsbewegung. Die Ereignisse verdichten sich. In Alabama vertritt und verteidigt Gouverneur George Wallace die rassistische Segregation offensiv. In Georgia und in Mississippi geht der Kampf um die Wählerregistrierung weiter. Die Bürgerrechtsbewegung streitet dafür, dass die von den Wahlen de facto ausgeschlossenen schwarzen Wähler sich zur Stimmabgabe anmelden können. Martin Luther King und seine Organisation, die Southern Christian Leadership Conference, mobilisieren ihre Kräfte im Frühling 1963 für Birmingham, Alabama. Für jenes Birmingham, das damals viele Zeitgenossen Bombingham nennen, weil dort seit den 40er Jahren nicht weniger als 50 Bombenattentate auf schwarze Bürger verübt wurden. Birmingham, das war Segregation und Lynchterror wie im Brennglas. King und seine Leute organisieren Sit-ins, boykottieren Geschäfte. Der Polizeichef der Stadt, Bull Connor, nimmt so viele Demonstranten fest, dass die Gefängnisse bald voll sind. Der prominenteste Insasse, Martin Luther King. Er schreibt dort seinen Brief aus dem Gefängnis von Birmingham, heute ein klassisches Dokument für zivilen Ungehorsam. Im Mai nehmen Schüler an den Protestmärschen teil. Polizeichef Connor setzt Wasserwerfer ein, hetzt Kampfhunde auch gegen Minderjährige. Die Bilder davon gehen im Fernsehen um die Welt. Erst kommt Gouverneur Wallace dem Polizeichef mit Beamten des Staates Alabama zur Hilfe. Dann schickt Präsident Kennedy Bundestruppen, um die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen. John F. Kennedy ist zu diesem Zeitpunkt seit 2,5 Jahren im Amt. 2,5 Jahre lang hat sich seine Administration in der Bürgerrechtsfrage zurückgehalten, bis zu den Kämpfen von Birmingham. Im Juni 1963 wendet Kennedy sich an die Nation. The heart of the question is whether all Americans are to be afforded equal rights and equal opportunities. Der Kern der Frage ist, ob allen Amerikanern gleiche Rechte und gleiche Chancen gewährt werden sollen. Ob wir unsere Mitamerikaner so behandeln werden, wie wir selbst behandelt werden möchten. Wenn ein Amerikaner aufgrund seiner dunklen Hautfarbe nicht in einem öffentlich zugänglichen Restaurant zu Mittag essen kann, wenn er seine Kinder nicht auf die beste verfügbare öffentliche Schule schicken kann, wenn er kurz gesagt nicht das volle und freie Leben genießen kann, das wir alle uns wünschen, wer von uns wäre dann damit zufrieden, die Farbe seiner Haut zu ändern und an seiner Stelle zu stehen? Wer von uns würde sich mit dem Hinweis zufrieden geben, man solle sich weiter in Geduld üben und abwarten? Gerade mal ein Tag vergeht nach Kennedys Rede, da erschießt am 12. Juni 1963 ein weißer Rassist den schwarzen Bürgerrechtler Medgar Evers in Jackson, Mississippi. Ende August 1963 dann der große Marsch auf Washington. 250.000 Menschen versammeln sich. Martin Luther King erzählt von seinem Traum. Und es sind nicht nur die schwarzen Bürgerrechtsorganisationen, die zur Massendemonstration aufrufen. Es sind auch Verbündete, weiße Gewerkschaften oder etwa jüdische Verbände. Ein Zeichen der Hoffnung? Es dauert gerade einmal 2 Wochen, da explodiert in Birmingham die nächste Bombe. Sie tötet 4 Mädchen in der 16th Street Baptist Church. Die 4 sind weder die ersten noch die letzten Opfer in einer Zeit der politischen Gewalt. On September 15th, early Sunday morning in Birmingham, Alabama, the Ku Klux Klan set bombs and dynamite outside of the 16th Street Baptist Church. Nach dem tödlichen Anschlag auf die Kirche wirft sich James Baldwin mit Vehemenz in die Bewegung. Gemeinsam mit seinem Bruder David und dem Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, arbeitet er in Selma, Alabama am Thema Wählerregistrierung. Seine wohl direkteste Mitwirkung im Straßenkampf der Südstaatenbewegung. Baldwin richtet Pressekonferenzen aus. Und er ruft die getöteten Mädchen von Birmingham vor Augen zum Boykott des Weihnachtsfestes 1963 auf. Absolutely, he was a radical. Radikal, und zwar vollumfänglich, sei James Baldwin gewesen. Davon ist der Baldwin-Experte und Professor für Literatur am Dartmouth College, Rich Blind, überzeugt. You think about some of his language, I mean his speeches after. Wenn man auf seine Sprache achtet, zum Beispiel nach der Bombe in der Baptistenkirche in Birmingham, dann war sein Aufruf zum nationalen Boykott radikal, wie er selbst auch. Manche sind anderer Meinung und halten ihn für bürgerlich. Norman Mailer meinte, er habe eine parfümierte Sprache, aber ich glaube, er war radikal, denn er hatte keine Angst davor, die Wahrheit auszusprechen. Zurück in New York hält James Baldwin eine Rede vor Lehrern und Lehrerinnen in Harlem mit dem Titel »Die Rolle des Negro in Kultur und Leben der Vereinigten Staaten«. Baldwin fordert darin die Lehrer und Lehrerinnen zum Aktivismus auf. Sie sollten Bildung und Erziehung als Gesellschaftsveränderung begreifen, meint er. Ihre Verantwortung ist es, die Gesellschaft zu verändern, wenn Sie sich als gebildete Person verstehen. Denn auf der Grundlage der Tatsachen, und zwar der moralischen und politischen Tatsachen, muss man sagen, dass dies eine rückständige Gesellschaft ist. Wenn ich jetzt Lehrer an dieser Schule wäre oder an irgendeiner Schule für Schwarze und ich hätte es mit schwarzen Kindern zu tun, die nur ein paar Stunden am Tag in meiner Obhut wären und dann in ihre Häuser und auf die Straßen zurückkehren würden, Kinder, die eine Ahnung von ihrer Zukunft haben, die mit jeder Stunde düsterer und dunkler wird, würde ich versuchen, ihnen beizubringen, dass diese Straßen, diese Häuser, diese Gefahren, diese Qualen, von denen sie umgeben sind, ein Verbrechen sind. Ich würde versuchen, jedem Kind klarzumachen, dass diese Dinge das Ergebnis einer verbrecherischen Verschwörung sind, mit dem Ziel, es zu zerstören. dass es an ihm liegt, dies zu ändern, im Interesse des Lebens und des Wohls der Nation. I'd work for you, I'd slave for you, I'd be a beggar or a knave for you. In diesem so dichten Jahr 1963 liegt es schon 10 Jahre zurück, dass James Baldwin seinen ersten Roman veröffentlicht hat. Von dieser Welt, im englischen Original Go Tell It on the Mountain. Inzwischen gilt er als etablierter Autor von 3 Romanen und 3 Essaybänden, von Büchern, die die zeitgenössische Kritik teils mit Anerkennung, teils mit Begeisterung begrüßt hat. Das Debüt Von dieser Welt erzählt, wie ein 14-jähriger Afroamerikaner in Harlem aufwächst, inmitten des sittenstrengen Regimes einer freikirchlichen christlichen Gemeinde. Die Nähe des Helden zu seinem Autor liegt auf der Hand. Mit seinem 2. Roman wechselt James Baldwin das Milieu. Giovannis Zimmer spielt in Paris, eine tragische Liebesgeschichte zwischen 2 weißen Männern. Die literarische Öffentlichkeit liest einen Schriftsteller, der aufs Ganze zielt, nicht darauf festgelegt, was die Gesellschaft von einem afroamerikanischen Schriftsteller erwarten mag. Bahnbrechend in seinem Mut, auch Homosexualität ins Zentrum einer Romanhandlung zu stellen. Baldwins 3. Roman, Ein anderes Land, spielt im Milieu der New Yorker Bohème der 50er Jahre. 6, 7 Personen, weiße und schwarze, sind da in Liebe und Streit miteinander verwickelt. Auch die Romane, die James Baldwin später veröffentlicht, ab 1968, zum Beispiel die erfolgreich verfilmte Liebesgeschichte Beale Street Blues, sind reichhaltige, ehrgeizige Bücher. Aber in der Literaturkritik ist umstritten, ob die späteren Romane ästhetisch an die ersten 3 heranreichen. Neben Romanen, Short Stories und Theaterstücken schreibt Baldwin immer auch nicht-fiktionale Texte. Von Anfang an profilierte er sich als Essayist. Seine erste Sammlung mit Essays erscheint 1955 unter dem Titel Notes of a Native Son, von einem Sohn dieses Landes. Sie bündeln Baldwins Nachdenken über die Lebensbedingungen der Schwarzen in den Vereinigten Staaten. Direkt, ohne fiktionales Gerüst. So liegt es nahe, dass er sich der erstarkenden Bürgerrechtsbewegung verbunden fühlt und dass er in der Öffentlichkeit als einer ihrer Sprecher wahrgenommen wird. I want you to think about this. There will be a new president of this country. The situation in Alabama, Mississippi, which is spectacular and surprises the country, is nationwide. We have reached a point, black and white, in this country, where all of the previous systems of communication, negotiation, accommodation have become unusable. Als Sprecher der Bürgerrechtsbewegung will James Baldwin nicht wahrgenommen werden. Nicht, weil er die Anliegen der Bürgerrechtsbewegung nicht teilen würde, im Gegenteil, sondern weil er Distanz bewahren will, um den Kern des Problems nicht aus den Augen zu verlieren. Das meint die New Yorker Englisch- und Literaturdozentin Tracy Ann Williams. I think that by not trying to be the spokesperson for all. Ich denke, dass er nicht der Sprecher aller Schwarzen, aller Afroamerikaner, aller Negros sein will. Dieser Rollenverzicht ermöglicht es ihm, über das zu sprechen, was er das Negro-Problem nennt, beziehungsweise inwiefern dieses Problem ein Problem der Weißen ist. Um die Lebensbedingungen der Schwarzen zu verbessern, muss sich das weiße Amerika radikal ändern. Und dass der Wandel her muss, weil die beiden Amerikas nicht weiter getrennt voneinander leben können. Und dass der Wandel durch Liebe und tiefgreifende Akzeptanz erfolgen wird. '63 sieht James Baldwin seine Schreibmaschine so selten wie nie, seit er begonnen hat zu schreiben. Zumindest scheint es so, wenn man sich vor Augen führt, auf wie vielen Bühnen der aktivistischen Arena er im Laufe des Jahres auftritt. Ein Aktivist, der sich seines Bekanntheitsgrades bewusst ist und ihn deshalb auch bewusst einsetzt, das sagt der Baldwin-Dozent Rich Blind vom Dartmouth College. That he was a reluctant spokesperson for Black America. I mean, he's telling the same story. Er war zwar ein widerwilliger Sprecher des schwarzen Amerikas, aber ihm geht es um die eine Sache. In seinen Essays, Theaterstücken, Gedichten, Romanen oder Kurzgeschichten. Als Aktivist wurde er dann tatsächlich so etwas wie der Sprecher des schwarzen Amerika. Seinen Bekanntheitsgrad nutzte er, um Spenden einzutreiben und die Medien auf den nationalen Notstand aufmerksam zu machen. Baldwins 1963 beginnt Anfang Januar mit einer Reise in die Südstaaten. Dort trifft er zwei Bürgerrechtler, die heute zu den Ikonen der Bewegung gehören, den später ermordeten Medgar Evers und James Meredith. Danach bricht Baldwin zu einer Vortragsreise durch den Süden auf. 12 Auftritte, die ihn von North Carolina bis Louisiana führen. Im Frühling reist er an die Westküste. Aufnahmen für einen Dokumentarfilm über die Segregation in San Francisco, im liberalen San Francisco, wo die schwarzen Amerikaner allerdings, wie überall sonst in den Vereinigten Staaten, in Elendsvierteln leben, so beschreibt es Baldwin. There is no moral distance. No moral distance. Which is to say, no distance. Moralisch und auch sonst gibt es, was die Lebensverhältnisse angeht, zwischen San Francisco und Birmingham keinen Unterschied. Das muss man so sagen. We've got to call it, no, we've got to tell it like it is. Sein Dokumentarfilm Take This Hammer belässt es nicht bei der Anprangerung der Verhältnisse. Er ist auch dazu gedacht, Hoffnung in die schwarzen Viertel von San Francisco zu tragen, Empowerment, um eine Vokabel der Gegenwart zu verwenden. Frustrierten schwarzen Jugendlichen sagt James Baldwin im Film: In diesem Land wird es einen schwarzen Präsidenten geben. Aber das wird dann nicht das Land von heute sein. Es ist aber auch nicht wirklich wichtig, ob es einen schwarzen Präsidenten gibt. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass ihr Präsident werden könnt. Es gibt nichts, das irgendjemand tun kann, das ihr nicht könnt. Dem Schriftsteller und Filmemacher Baldwin geht es um Veränderung. Die Dokumentation soll dazu beitragen, die Lage der Schwarzen in der Stadt zu verbessern, und der erste Schritt dazu ist Aufklärung über diese Lage. Ähnlich hoffnungsvoll, ähnlich engagiert fällt das Porträt aus, das James Baldwin Anfang der 60er über Martin Luther King schreibt, im Auftrag des Harper's Magazins. Baldwin ist beeindruckt von den Begegnungen mit dem jungen Pastor, von Kings gewinnendem Wesen, von seiner Standhaftigkeit, von seiner Verankerung im Glauben. Baldwin, der in seinen Jugendjahren in Harlem Jugendprediger war und sich davon emanzipierte, verfügt über ein untrügliches Gespür für Heuchelei in kirchlichen Milieus. In Martin Luther King sieht er einen Pfarrer, der die Leute, die er repräsentiert, wirklich liebt, wie er schreibt. King habe deshalb kein verborgenes innerliches Bedürfnis, die Weißen zu hassen, die sich ihm entgegenstellen. Mit der Bewegung im Süden insgesamt solidarisiert sich Baldwin empathisch. King hat vollkommen recht, wenn er sagt, dass die Segregation tot ist. Die wirkliche Frage, vor der die Republik steht, lautet einfach, wie lang, wie gewalttätig und wie teuer die Beerdigung sein wird. Im Mai 1963 hebt die Redaktion des Time Magazins James Baldwin auf ihre Titelseite, was in der US-amerikanischen Medienlandschaft seinerzeit der Erhebung in den Adelsstand gleichkommt. Er ist der erste schwarze Schriftsteller, dem diese Ehre zuteil wird. Eine Woche später lädt Robert F. Kennedy, Justizminister und Bruder des Präsidenten, Baldwin in seinen Wohnsitz in Manhattan. Kennedy interessiert sich nach den Unruhen von Birmingham für den Standpunkt des gefeierten schwarzen Autors. Baldwin kommt in Begleitung von Freunden, darunter der Sänger Harry Belafonte, die Dramatikerin Lorraine Hansberry und der Aktivist Jerome Smith. Das Treffen bringt zum Vorschein, wie wenig beide Seiten, der weiße Liberale und die schwarzen Aktivisten, einander verstehen. Gleich nach dem Treffen gibt sich James Baldwin in einem Fernsehinterview erschüttert über die Ignoranz des US-Justizministers. It was a great shock to me. I want to say this on the air. Das hat mich fast umgehauen. Das muss ich hier im Fernsehen sagen. Der Innenminister der Vereinigten Staaten, Mr. Robert Kennedy, wusste nicht, dass ich meinen Neffen nicht dazu bringen kann, mit der Armee nach Kuba zu gehen, um die Kubaner zu befreien, wenn unsere Regierung uns nicht befreien kann. 20 Millionen Menschen in unserem Land kann man doch nicht alle einsperren. So empfindet das mein Neffe. Das weiß ich. Und ich auch. Und die Leute im Barbershop auch. Die US-Bundespolizei, das Federal Bureau of Investigations, FBI, verstärkt nach dem Treffen mit Robert Kennedy die Überwachung von James Baldwin, ebenso wie die anderer Aktivisten. Baldwin ist schon weit vorher ins Visier der Spionagedienste geraten. Nämlich, seit er Teil der überwiegend linken, schwarzen Exilanten-Community in Paris geworden ist. Das sagt der Harlemer Journalist Herb Boyd, der James Baldwin mehrmals begegnet ist. James Baldwin hatte nicht diese ganz enge Verbindung mit denen, die aus karibischen oder afrikanischen Ländern in Paris gelandet waren. Aber man kannte sich. Viele davon waren Künstler, Autoren, Maler, Bildhauer, Musiker und eben auch Afroamerikaner und Europäer. Dieser Internationalismus von Baldwin war sämtlichen US-Behörden suspekt. Dabei beharrt James Baldwin zu jedem Zeitpunkt auf seiner Unabhängigkeit. Er kann und will keiner Partei beitreten und keiner politischen Linie folgen, weder in den USA noch im Exil. Das bestätigt der Literaturdozent Rich Blind, der sich am Dartmouth College im Bundesstaat New Hampshire ausgiebig mit James Baldwins Leben und Werk beschäftigt. Er hasste Etiketten, deshalb war er auch kein Sozialist. Er ging seinen eigenen Weg. Schubladendenken verachtete er. In Harlem treffen wir ein Mitglied der Baldwin-Familie, den 50-jährigen Neffen von James Baldwin. Die Familie des berühmten Autors und Aktivisten habe sich Zeit seines Lebens Sorgen um ihn gemacht, sagt er. Er wurde von der CIA bzw. dem FBI ins Visier genommen. In der Familie ging die wohlbegründete Angst um, dass er als Nächster an die Reihe kommen könnte, weil er so offen und freimütig die Wahrheit aussprach. Und weil er auch zum moralischen Kompass des Landes wurde. Er nahm nie ein Blatt vor den Mund. Man fürchtete, dass auch er ermordet werden würde. James Baldwin lässt sich davon aber nicht beeindrucken, zumindest nach außen hin nicht. Er bleibt der Bürgerrechtsbewegung verbunden. Und er interessiert sich später stark für die politisierte Studierendenbewegung. Darauf weist Bill Mullen aus Indiana hin, der eine Baldwin-Biografie geschrieben hat. In the late 50s through the 60s, Baldwin comes all the way back from Paris because of the student movement. In den späten 50er Jahren bis in die 60er Jahre kehrt Baldwin aus Paris zurück wegen der Studentenbewegung, um darüber zu schreiben. Und er kehrt zurück, um im Süden zu marschieren. Er sagte, ich musste aus Frankreich zurückkommen, um nichts zu verpassen. Und er wollte so viel wie möglich daran teilhaben. In den späten 60er Jahren hält er viele öffentliche Reden und sammelt Spenden für CORE, den Congress of Racial Equality, eine andere Jugendgruppe. Er spendet viel Geld, denn er verdient jetzt ziemlich gut mit Rednerhonoraren. Ich denke, er setzte seinen eigenen Einfluss als öffentlicher Intellektueller für die Massenbewegungen um ihn herum ein. Er hatte ein starkes Verantwortungsgefühl. "1963 ist die politische Stimme James Baldwins in den USA so einflussreich wie nie zuvor. Das liegt auch an seinem neuen Buch, The Fire Next Time. Im Rückblick ist es das wichtigste literarische Manifest der Bewegung. Der zweite Teil von The Fire Next Time kreist eingangs um das 14-jährige Ich von Baldwin selbst und um eine religiöse Krise, um seinen tyrannischen Predigervater, die heuchlerischen Gläubigen, die lustfeindliche Sexualmoral alles Gründe, der Kirche erst im Stillen, später ausdrücklich den Rücken zu kehren. Baldwin sieht, dass der Gott dieser Kirche weiß ist und für schwarze Menschen keine Chance auf Erlösung bietet. Aber James Baldwin befasst sich auch mit Realitäten außerhalb seiner eigenen Biografie. Er schildert seine Eindrücke von den Black Muslims um Elijah Muhammad und Malcolm X nach einer Audienz, nicht ohne Ironie. Allah ließ zu, dass der Teufel mittels seiner Wissenschaft höllische Experimente durchführte, die schließlich in der Erschaffung eines Teufels in Form des weißen Mannes mündeten und später, noch verhängnisvoller, in der Erschaffung der weißen Frau. Und es wurde verfügt, dass diese monströsen Wesen eine gewisse Anzahl von Jahren die Erde regieren sollten. Wie viele tausend habe ich vergessen. Aber auf jeden Fall endet ihre Herrschaft jetzt und Allah, der die Erschaffung des Weißen sowieso nie gut geheißen hat, ist dringend bestrebt, den Frieden wiederherzustellen, der durch den Aufstieg des weißen Mannes vollkommen zunichte gemacht wurde. Weiße haben also per Definitionem keine Tugenden. Und da sie eine völlig andere Schöpfung sind und so wenig zu Schwarzen umgezüchtet werden können, wie eine Katze zum Pferd umgezüchtet werden kann, gibt es keine Hoffnung für sie. Weiße Teufel? Dafür hat James Baldwin eher ein Lächeln übrig. Aber die separatistische Politik der Nation of Islam für eine eigene Volkswirtschaft oder einen eigenen Staat für Afroamerikaner läuft ihm komplett zuwider. Dass er selbstverständlich auch weiße Freunde hat, zu schweigen von einem weißen Liebhaber, verarbeitet er in The Fire Next Time in einer schönen Episode. Da muss ihn ein Fahrer der Muslims nach der Audienz beim ehrwürdigen Elijah Muhammad in einem der weißen Viertel Chicagos absetzen, auf, Zitat, feindlichem Territorium. Auf der anderen Seite lässt Baldwin keinen Zweifel daran, dass er die Diagnose der Muslims teilt. Die Brutalität, mit der Schwarze in diesem Land behandelt werden, lässt sich gar nicht übertreiben, auch wenn das die Weißen noch so ungern hören. Deshalb hat Baldwin Verständnis für die Anziehungskraft, die vor allem der Sprecher der Muslims auf die schwarze Bevölkerung in Harlem und nicht nur dort ausübt, Malcolm X. Wir Menschen haben heute die Macht, uns selbst auszulöschen. Das scheint unsere ganze Errungenschaft zu sein. In Gottes Namen haben wir diese Reise unternommen und sind hier angelangt. Besser kriegt es Gott, der weiße Gott, also nicht hin? Wenn dem so ist, dann ist es an der Zeit, ihn zu ersetzen. Nur womit? Diese Leerstelle, diese Verzweiflung, diese Qual ist überall im Westen spürbar. Von den Straßen Stockholms bis zu den Kirchen von New Orleans und den Gehsteigen in Harlem. Gott ist schwarz. Alle Schwarzen gehören zum Islam. Sie wurden auserwählt. Und der Islam wird die Welt beherrschen. Der Traum, der Gedanke ist alt. Nur die Farbe ist neu. Und genau diesen Traum, diese christliche Aussicht, nahmen jetzt tausende unterdrückter schwarzer Männer und Frauen in diesem Land nach der Rede des Black-Muslim-Predigers mit durch die dunklen, lauten Ghettostraßen in die armseligen Behausungen, in denen so viele zugrunde gegangen sind. Der weiße Gott hat sie nicht gerettet. Vielleicht wird der schwarze Gott es tun. Deshalb die komplette Trennung von den Weißen. Darauf besteht Malcolm X nicht nur in Reden vor Anhängern, sondern auch in zahlreichen Interviews. Es gibt nur einen einzigen Weg, die Bedingungen der Schwarzen in Amerika politisch, sozial, wirtschaftlich und anderweitig zu verbessern. Und das ist, wenn wir selbst dafür sorgen. Unsere Religion liefert uns das Know-how für die Trennung von der weißen Gesellschaft. Und sie lehrt uns, für uns in unserer eigenen Gesellschaft zu sorgen, so wie der weiße Mann für sich und seine Art in seiner Gesellschaft sorgt. Gegen die Idee einer selbstbestimmten Trennung der Schwarzen wendet sich James Baldwin etwa in einer Fernsehdebatte mit Malcolm X. Er sagt es ihm direkt ins Gesicht. Die Muslimbewegung tut nichts anderes, als sich die Werkzeuge, ja, den geschichtlichen Umgang der Weißen mit den Schwarzen anzueignen und ihnen einfach umzudrehen, gegen die Weißen. Es ist in diesem Land heute und war auch gestern schon wirklich schwer zu begreifen. Die Amerikaner haben nie überzeugend klar gemacht, dass sie Schwarze wirklich für Menschen halten. Meiner Ansicht nach hat das die Weißen mehr kaputt gemacht als die Schwarzen. Einmal abgesehen von der sattsam bekannten Unterdrückung, den Lynchmorden, den Ghettos und so weiter. Was ja sowieso schon einiges über dieses Land aussagt. Ich für meinen Teil plädiere ganz und gar nicht für die Trennung von Schwarzen und Weißen. Ich glaube ja noch nicht einmal an die Existenz von Races. Den Punkt, den James Baldwin gegen Malcolm X einwendet, erhält er Zeit seines Lebens aufrecht. Nirgendwo in seinem Werk findet sich eine Spur von Sympathie für ein Programm, ganze Menschengruppen, nach welchen Kriterien auch immer, zu separieren. In The Fire Next Time schreibt er: Wenn wir, damit meine ich die einigermaßen bewussten Weißen und die einigermaßen bewussten Schwarzen, die wie Liebende das Bewusstsein des anderen einfordern oder wecken müssen, jetzt nicht nachlassen in unserer Pflicht, sind wir, die kleine Handvoll, vielleicht imstande, diesen rassistischen Albtraum zu beenden, unser Land zu gestalten und den Lauf der Weltgeschichte zu ändern. Wenn wir jetzt nicht alles wagen, droht uns die Erfüllung jener Prophezeiung, die ein Sklave einst in Anlehnung an die Bibel im Lied wiedererweckte. God gave Noah the rainbow sign. No more water, the fire next time. Nach der Ermordung von John F. Kennedy setzt dessen Nachfolger Lyndon B. Johnson im Kongress den Civil Rights Act durch, 1964. Als nächstes Gesetzespaket folgt der Voting Rights Act, 1965. Nun ist die Segregation in öffentlichen Einrichtungen landesweit ebenso illegal wie die ungezählten Maßnahmen, Schwarze vom Wählen abzuhalten, Alphabetisierungstests beispielsweise oder die Manipulation von Wahlkreiszuschnitten. Aber die neuen Gesetze schaffen die Ungleichbehandlung von Afroamerikanern im Alltag nicht einfach ab. Und niemandem entgeht die zunehmende Hoffnungslosigkeit und Wut. Sie entladen sich in einer Serie von Straßenkämpfen und Aufständen, die als die Ghetto Riots der 60er Jahre in die Geschichtsbücher der Vereinigten Staaten eingehen. If that is a love, it'll have to do until the real thing comes along. Wir wollen Freiheit mit allen notwendigen Mitteln. Wir wollen Gerechtigkeit mit allen notwendigen Mitteln. Wir wollen Gleichheit mit allen notwendigen Mitteln. Inzwischen brechen im Sommer 1964 in Harlem offene Unruhen aus. Es folgen die schwarzen Stadtteile in Rochester, Philadelphia und in Dixmoor bei Chicago. Schließlich wird Malcolm X im Februar 1965 bei einer Veranstaltung in Harlem mit Schüssen niedergestreckt und stirbt. Über diesen Mr. X schreibt James Baldwin Jahre später in No Name in the Street: Ich hatte Malcolm ja gekannt, mit ihm die Klingen gekreuzt, mit ihm gearbeitet und ihn in jener Hochachtung gehalten, die sich nicht leicht, wenn überhaupt, von Liebe unterscheiden lässt. Für James Baldwin ist Malcolm kein Rassist. Selbst dann nicht, als er dachte, einer zu sein, wie er schreibt. Mit einem schwarzen Rassisten hätte ein rassistisches Land besser umgehen können, meint Baldwin. Malcolm X wurde dem weißen Amerika vielmehr gefährlich, indem er die Schwarzen bejaht und sie ermutigt hat, ihre Lebensverhältnisse zu ändern. Die Bezeichnung »umgekehrter Rassist«, auf Englisch »Racist in Reverse«, die Malcolm X von Kritikern entgegengeschleudert wird, verwirft Baldwin. Da Rassismus eine Frage der Macht ist, gilt für ihn: Die Machtlosen können per se keine Rassisten sein. Denn sie können die Welt nicht für das zahlen lassen, was sie fühlen, außer in selbstmörderischen Aktionen. Und dann sind sie Fanatiker oder Revolutionäre oder beides. Malcolm X tritt hier als Hoffnungsträger auf, der gewalttätig aus dem Spiel genommen wurde und umso sehnsüchtiger vermisst wird. Der ermordete Wortführer fungiert für Baldwin als eine Art Vorreiter für die folgende Generation. In die Lücke, die Malcolm X hinterlassen hat, sieht er die neu entstandene Black Panther Partei. Don't be afraid. Don't be ashamed. We want Black Power. We want Black Power. Black Power. Das ist der Slogan, den der junge Aktivist Stokely Carmichael nach der Ermordung von Malcolm X 1966 erstmals vor laufenden Fernsehkameras ausruft. James Baldwin beschreibt es so. Und es kam unweigerlich der Tag, an dem dieser junge Mann es leid war, eine achtlose Bevölkerung mit Bittgesuchen zu behelligen. Und an anderer Stelle? Stokely Carmichael, ein schwarzer Mann unter 30, sagt mir, einem schwarzen Mann über 40, dass er nicht das Leben leben wird, das ich gelebt habe, oder zu einigen der schrecklichen Entscheidungen gezwungen wird, die ich zu treffen genötigt wurde. Und er hat vollkommen recht. Black Power. Der Slogan der neuen jungen Bewegung verschreckt das weiße amerikanische Bürgertum. In einem Fernsehinterview rückt James Baldwin die dahinterliegende Heuchelei zurecht, indem er auf die Machtverhältnisse verweist. Man ist verstört, weil Stokely Black Power sagte. Aber niemand redet von der weißen Macht, die gerade über Südostasien herfällt. Niemand redet von der weißen Macht, die meine Kinder im Ghetto hält, die meine Kinder nicht erzieht, außer dazu, sich minderwertig zu fühlen. Das ist Macht. Und wie die Republik auf die zwei Worte Black und Power reagiert, offenbart, wie sie ihre Macht einsetzt. Auch im Programm der Black Panther Partei gibt es einen Punkt, dem Baldwin sich nahe fühlt. Die Selbstverteidigung, die schon der Gründungsname der Black Panther Party for Self-Defense ausweist. Die Kontrolle der Polizei, das Policing the Police, ist die direkte Antwort auf die strukturelle Bedrohung der schwarzen Ghettobewohner durch die Polizei. So sehen es die Panther-Aktivisten. Und so sieht es James Baldwin, dessen Polizeikritik sich verstreut in seinem ganzen Werk findet. Im Roman Beale Street Blues schlendert das schwarze Paar Tish und Fonny durch New York. Die Erzählerin Tish beschreibt darin den weißen Polizisten Bell. Seinen Namen habe ich an dem Abend erfahren, an dem ich ihn danach gefragt habe. Seine Markennummer kannte ich damals schon auswendig. Bestimmt hatte ich ihn schon vor dem Nachmittag mal gesehen. Aber bis dahin war er bloß irgendein Cop gewesen. Nach dem Nachmittag hatte er rote Haare und blaue Augen. Er war in den 30ern. Er hatte einen Gang wie John Wayne, breitbeinig unterwegs, um das Universum aufzuräumen. Und den ganzen Scheiß glaubte er auch noch. Ein boshafter, dummer, kindischer Dreckskerl. Wie seine Helden hatte er einen hohlen Kopf, einen fetten Bauch und einen breiten Arsch. Und seine Augen waren so leer wie die von George Washington. Aber was die Leere von diesen Augen angeht, habe ich so langsam was kapiert. Und was ich kapiert habe, hat mich zu Tode erschreckt. Wenn man fest in dieses ungerührte Blau guckt, in die Nadelspitze in der Mitte vom Auge, entdeckt man bodenlose Grausamkeit. Eine kalte, eisige Bösartigkeit. In diesem Auge existierst du nicht, wenn du Glück hast. Wenn dieses Auge aber gezwungen ist, dich zu bemerken, wenn du in dem unsagbar frostigen Winter existierst, der hinter dem Auge lebt, bist du gezeichnet. Gezeichnet. James Baldwins Anklage von Polizeibrutalität ist das konkreteste Thema, das heute, seit mittlerweile gut einem Jahrzehnt, in den Protesten widerhallt, wie Bill Mullen sagt, der Baldwin-Biograf. Dass Baldwin von der Black Lives Matter-Bewegung wiederentdeckt wurde, liegt hauptsächlich daran, dass er sich so viel mit der Polizei befasste. 1967 hatte er ja in einem berühmten Essay die Polizeikräfte in den Vereinigten Staaten als Besatzungsarmeen in schwarzen Vierteln beschrieben. Und diese Sprache und der Grundgedanke dahinter wurden von der Black Lives Matter-Bewegung wieder aufgegriffen, mit dem Augenmerk auf das Militärische, auf die Militarisierung schwarzer Viertel durch die Polizei. Man könnte das vielleicht die Wiederentdeckung Baldwins von unten her nennen. Denn sehr viele Aktivisten und Organisatoren und schwarze Jugendliche insgesamt, die nie zuvor James Baldwin gelesen hatten, entdeckten ihn. Die US-amerikanische Gegenwart des 21. Jahrhunderts ist jedenfalls immer noch von staatlicher Gewalt gegen Schwarze geprägt. Nach einer Statistik der Washington Post sind von 2015 bis 2020 in den USA 1322 Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner durch Polizeigewalt ums Leben gekommen. Von all diesen Toten ist einer emblematisch geworden. George Floyd. I can't breathe. Mit jenem Ereignis im Frühjahr 2020 hat die Protestbewegung Black Lives Matter neuen Auftrieb gewonnen, auch außerhalb der Vereinigten Staaten. Jedes Mal, wenn ein weiterer Toter nach Polizeigewalt zu beklagen ist, taucht ein Baldwin-Zitat in den Social-Media-Timelines auf. Etwa folgendes von 1961, als Baldwin in einem Radiointerview über die Wut der schwarzen Bevölkerung nachdenkt. In diesem Land schwarz und sich dessen bewusst zu sein, bedeutet, sich fast ständig in einem Zustand der Wut zu befinden, was sich auch in der Arbeit niederschlägt. Ein Teil der Wut besteht darin, dass es nicht nur darum geht, was dir zustößt, sondern auch, was um dich herum passiert. Und das angesichts der unfassbaren und kriminellen Gleichgültigkeit der meisten weißen Menschen in diesem Land und ihrer Ignoranz. Deshalb ist man versucht, die Probleme zu vereinfachen, in der Illusion, dass die Menschen sie erkennen werden, wenn man sie nur genug vereinfacht. Auch im Fernsehen gelangen Baldwin bisweilen Formulierungen, als wären sie für die Epoche von Social Media zugeschnitten. Hier im Gespräch mit der Autorin und Bürgerrechtlerin Nikki Giovanni 1971. A cop is a cop. Ein Polizist ist ein Polizist. Er mag ein sehr netter Mensch sein, aber ich habe keine Zeit, das herauszufinden. Ich weiß nur, dass er eine Uniform und eine Waffe hat und ich verhalte mich ihm gegenüber entsprechend. Ich kann mich ihm gegenüber nur so verhalten, weil einer von uns sonst vielleicht sterben muss. Schwarz zu sein und als Aktivist von der Polizei erschossen zu werden, diese Angst, die der berühmte Schriftsteller James Baldwin äußert, ist nicht unbegründet. Um 1970 sind fast 20 junge Black Panthers gestorben, teilweise auch, weil die Bundespolizei FBI mit verdeckten Aktionen gewalttätig mitmischt, um die Bewegung zu zerschlagen. Er selbst steht ebenfalls unter Beobachtung. 1971 ist allerdings auch das Jahr, in dem Baldwin ein Haus in Südfrankreich kauft. 1924 in Armut geboren und aufgewachsen, 1948 mittellos nach Paris geflüchtet, war Baldwin seit Anfang der 60er Jahre ein etablierter Autor, der gut verdiente. Eine Berühmtheit, die zumindest gelegentlich mit Stars wie Sidney Poitier oder Marlon Brando verkehrte. Saint-Paul-de-Vence heißt der kleine Ort in der Nähe von Nizza, der seit den 70er Jahren sein neuer Lebensmittelpunkt wird. Neben den fortgesetzten Reisen in Europa und immer wieder zurück in die Vereinigten Staaten als, wie er es nennt, transatlantischer Pendler. Saint-Paul-de-Vence, das bedeutet für Baldwin Ruhe von den aktivistischen Umtrieben, auch von den gesellschaftlichen Anforderungen in New York. Ruhe zum Schreiben. Zwischen Aktivismus und Literatur macht er eine deutliche Unterscheidung, meint die New Yorker Literaturdozentin Tracy N. Williams. Klar ist, dass er diese Dinge trennen wollte. Er war dabei beim Marsch auf Washington. Er war eng verbündet mit Malcolm X, Medgar Evers, Martin Luther King, aber auch mit der Dramatikerin Lorraine Hansberry und der Sängerin Nina Simone. Es war ebenso sehr eine politische Bewegung wie eine Bewegung von Künstlern. Insofern ist das eng miteinander verbunden. Aber ich möchte mit Baldwin darüber nachdenken, wie er diese beiden Dinge in seinem Kopf trennen kann und wie wir sie trennen können. Da ist zum einen Baldwin, die bekannte Persönlichkeit, die zu Demonstrationen geht, die von Selma nach Montgomery marschiert, die mit Medgar Evers spricht und all diese Arbeit leistet. Aber dann ist da auch der kreative Geist Baldwin, der über Erfahrungen in den Vereinigten Staaten, in New York und Harlem schreibt, aber auch über Erfahrungen in Deutschland und Paris und Südfrankreich. Dieses Spannungsverhältnis ist nicht nur für Literaturkritiker interessant, sondern auch für alle denkenden Menschen. Beim Schreiben schöpft man nur aus einem, der eigenen Erfahrung. Alles hängt davon ab, wie unnachgiebig man aus dieser Erfahrung auch noch den allerletzten süßen oder bitteren Tropfen herausquetscht. Das ist das einzige echte Anliegen des Künstlers. Aus der Unordnung des Lebens die Ordnung zu schaffen, die sich Kunst nennt. Die Schwierigkeit für mich als schwarzen Schriftsteller bestand daher darin, dass die extremen Erfordernisse und die sehr realen Gefahren meiner gesellschaftlichen Situation mir verboten, meine eigene Erfahrung allzu genau in Augenschein zu nehmen. »135. Straße, Ecke Malcolm X Boulevard. Eine große Kreuzung in Harlem. Die eine Seite wird vom modernen Bau des Schomburg Center for Research in Black Culture, einer Zweigstelle der öffentlichen Bücherei, und dem riesigen Klinikkomplex des Harlem Hospital beherrscht. Die andere Seite von Wohntürmen. Im Schomburg Center treffen wir uns mit Trevor Baldwin, dem Neffen von James Baldwin, dem Sohn seines jüngeren Bruders Wilmer. Trevor ist ein sehr entspannter und netter 50-Jähriger mit viel Charme. Er freut sich, dass wir ihn treffen. Wir sind hier im Schomburg, wo Onkel Jimmys Papiere aufbewahrt werden. Und wir sind gegenüber vom Harlem Hospital, wo er am 2. August 1924 geboren wurde. An einer Straßenkreuzung also die Anfänge und das Vermächtnis eines der wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts. James Baldwin starb, als Trevor 13 Jahre alt war. Da lebte Baldwin schon in Südfrankreich und in den Staaten eher auf Besuch. Trevor erinnert sich, dass er manchmal von seinem Englischlehrer erfuhr, dass sein Onkel in der Stadt war, bevor er es von seinen Eltern hörte. Das gehöre dazu, sagt er mit einem Lächeln, wenn jemand so berühmt ist und Teil deiner Familie. Einige der Texte seines Onkels gehörten in der Highschool zur Pflichtlektüre. Und Trevor fand es immer irritierend, von seiner eigenen Familie zu lesen. Außerdem war es ihm peinlich, in der Schule ständig zu seiner Familie befragt zu werden. Und die Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion fiel seinen Klassenkameraden nicht immer leicht. Doch eine heimliche Hauptfigur in den Büchern seines Onkels Jimmy sprach Trevor immer an. Der Stadtteil Harlem. Harlem war für mich eigentlich der sichere Hafen in seinem Werk, weil es sehr fassbar war. Man spürte dieses Kontinuum, vor allem, weil es in den 80er Jahren viel sichtbare Verwahrlosung gab und die Crack-Epidemie war sehr präsent. Den Leuten ist manchmal gar nicht bewusst, wie klein Harlem ist, obwohl es die Rolle einer schwarzen Hauptstadt übernommen hat. Trevor kommt sehr schnell darauf zu sprechen, wie schwierig es für seinen Onkel gewesen sein muss, seine Lebensumstände, seine Rolle als Aktivist und seine Berufung als Autor miteinander zu versöhnen. You don't know what your trap is as an artist, what you're gonna get trapped in. Als Künstler weiß man nicht, in welche Falle man tappen wird. Manchmal ist die Falle Ruhm. Er wollte nicht nur ein literarischer Liebling sein und deshalb sprach er auch immer so leidenschaftlich darüber, dass er keine Ausnahme sei. Denn von liberalen Weißen wird man gern aufs Podest gestellt und dann glauben sie, man solle sich nicht beschweren oder wütend sein. Denn man ist ja von ihnen hochgelobt und zum Liebling erklärt worden nach dem Motto, du bist einer der Besten oder wir mögen dich doch. Aber darum geht es nicht. You're one of the best, we like you, and that's not what it's about. And when people are asking him about his novels, als Baldwins Popularität in den 70er Jahren schwächer wurde und er nach seinen Romanen gefragt wurde, musste er sie daran erinnern, dass Menschen ermordet wurden, die seine Freunde waren. Und trotzdem versuchte er, Schriftsteller zu sein. Er wird den Leuten immer vor Augen führen, was wir der Menschheit und der Gesellschaft antun. Aber das geht auf Kosten seines eigenen Talents. But that's at the sacrifice of his own talents. Eines von James Baldwins großen literarischen Vorbildern war seit seiner Jugend der 1843 in New York geborene Autor Henry James, der aus sehr wohlhabendem Hause kam. Es gehört Freiheit dazu, um so schön schreiben zu können wie zum Beispiel Henry James. Aber die hatte Onkel Jimmy nicht. Wir alle kennen den künstlerischen Kampf, wie es in einem seiner Essays heißt. Stell dir vor, du wärst nicht von den Bedingungen deiner Zeit gelähmt. Du könntest wirklich entkommen. Und das war auch der Grund, glaube ich, dass er seine Schreibmaschine seinen Folterknecht und Peiniger nannte. Und deshalb musste er auch im Ausland sein, in der Türkei, in der Schweiz und natürlich in Frankreich. Denn dort gab es diese Freiheit für ihn zu schreiben. Doch wie wurde aus einem kleinen schwarzen Jungen aus armen Verhältnissen im segregierten Harlem der 30er Jahre dieses literarische Schwergewicht James Baldwin? Vor dem Krankenhaus in Harlem treffen wir den Journalisten und Schriftsteller Herb Boyd. Boyd ist ein lebendiger, gut gelaunter älterer Mann mit freundlichen Augen, langen grauen Koteletten und einer schön bestickten Kopfbedeckung, dem Kofi, den viele muslimische Männer in Harlem tragen. Herb hat sich mit Büchern wie Brother Man, Black Detroit und Baldwin's Harlem einen Namen gemacht. In ihnen untersucht er die Protagonisten schwarzer Kultur im Kontext ihrer Geburtsorte. Wenn man hier auf dem Malcolm X Boulevard vier Blocks weitergeht, kommt man zur Frederick Douglass Junior High School und dort wurde er von County Cullen unterrichtet. County Cullen war einer der wichtigsten Poeten der Harlem Renaissance, jener Blütezeit afroamerikanischer Kunst, Musik, Malerei und Literatur von 1910 bis in die Mitte der 1930er Jahre. Er ermutigte Jimmy, so nannte sich James Baldwin gerne, Literaturkurse zu belegen und die großen Klassiker der amerikanischen Literatur zu lesen. In fact, he'd already done a lot of that before he got to the classes. He had read his Dickens, he had read... Tatsächlich hatte er schon viel davon gelesen, bevor er die Kurse besuchte. Er hatte Dickens gelesen, er hatte William James und Henry James gelesen. Diese Art von schwerer Lektüre. Die wichtigsten Bücher, die er zu dieser Zeit las, waren Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Die Beschäftigung mit Mark Twain hat ihn sehr beeinflusst. Aber natürlich auch Harriet Beecher Stowe's Onkel Toms Hütte, über das er später in einem seiner fantastischen Essays sprechen wird. Wenn man hier vier Blocks weitergeht, kommt man an die Park Avenue, wo er gewohnt hat. Er nannte es The Hollow, das Loch, oder The Junkies Hollow. Das Gebiet, das ich hier beschreibe und das man im heutigen Bandenjargon als Revier bezeichnen würde, wird begrenzt durch die Lenox Avenue im Westen, den Harlem River im Osten, die 135. Straße im Norden und die 130. Straße im Süden. Wir haben nie außerhalb dieser Grenzen gelebt. Hier sind wir aufgewachsen. So umreißt James Baldwin sein Viertel in einem Essay unter dem Titel Fifth Avenue Uptown. Harlem war bis 1910 noch eine hauptsächlich weiße Nachbarschaft mit starkem Einwandereranteil. Es gab neben einer kleinen afroamerikanischen und einer großen jüdischen Community auch polnische, russische und italienische Communities. Erst die sogenannte Great Migration, die jahrelang anhaltende Fluchtbewegung, die Hunderttausende von Afroamerikanern aus dem offen rassistischen Süden in die großen Städte des Nordens brachte, änderte das. Nicht, dass es hier keinen Rassismus gegeben hätte, aber die besseren Aussichten auf Arbeit, Erziehung und die relative Freiheit eines urbanen Zentrums führten auch zu einer kleinen wohlhabenden Mittelschicht und der Harlem Renaissance. Die große Depression setzte dieser Entwicklung ein jähes Ende und machte aus Harlem ein Armenviertel. Und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ein schwarzes Elendsviertel, das Baldwin The Harlem Ghetto oder gar The Slum nennt. Wir folgen praktisch dem Schulweg des jungen Jimmy Baldwin in Richtung Fifth Avenue nach Osten und dann zur 130. Straße nach Süden, wo Baldwins Geburtshaus gewesen sein soll. Die Straßen sind schmucklos, ohne Bäume, die Schatten spenden könnten. Die für New York typischen alten Backsteinhochhäuser der Projects, der Sozialsiedlungen, wechseln sich hier ab mit eingezäunten Parkplätzen und Wohnblocks jüngeren Datums. Baldwin had no idea who his birth father was, and thus he wrote hardly anything about him. Baldwin hatte keine Ahnung, wer sein leiblicher Vater war, und so schrieb er kaum etwas über ihn. Über Burdis, so hieß seine Mutter, ihr Geburtsname war Emma, aber alle nannten sie Burdis, gibt es nur wenige Stellen, an denen sie mit mehr als einer Randbemerkung erwähnt wird. Aber er erinnert sich gut daran, dass seine Mutter, genauso wie er selbst und seine Geschwister, in großer Angst vor David Baldwin lebte, den sie 3 Jahre früher geheiratet hatte. Ich habe nicht lange gebraucht und auch die Kinder, die in diese Welt purzelten, nicht, um zu entdecken, dass unsere Mutter einen immensen Preis dafür zahlte, zwischen uns und unserem Vater zu stehen. Als ältester von 4 Brüdern und 5 Schwestern fühlte sich James sein Leben lang für seine Geschwister und seine Mutter verantwortlich. Vor allem, nachdem sein Vater 1943 an Tuberkulose gestorben war. James war zu der Zeit 19 Jahre alt. Sein Geburtshaus in der 130. Straße gibt es nicht mehr. Aber nicht weit davon die unscheinbare kleine Ladenkirche, in der sein Stiefvater Prediger und James selbst mit 14 Kinderprediger war. Man musste nicht besonders schlau sein, um zu begreifen, wie wenig man tun konnte, um seine Situation zu verändern. Man musste nicht ungewöhnlich empfindlich sein, um von der ständigen, grundlosen Demütigung und Gefahr, der man rund um die Uhr ausgesetzt war, aufgerieben zu werden. James Baldwin im Rückblick in The Fire Next Time. Die Demütigung beschränkte sich nicht auf Arbeitstage oder auf Arbeiter. Als ich 13 war und auf dem Weg zur Bibliothek in der 42nd Street die Fifth Avenue überquerte, raunte mir ein Polizist einmal mitten auf der Straße zu: Warum bleibt ihr, N-Wort, nicht in Harlem, wo ihr hingehört? Als ich 10 war, und ich sah ganz gewiss kein Stück älter aus, machten sich 2 Polizisten einen Spaß daraus, mich zu filzen und ulkige und erschreckende Spekulationen über meine Vorfahren und meine möglichen sexuellen Heldentaten anzustellen und ließen mich dann noch rücklings in einer Baulücke in Harlem liegen. Kurz vor und noch während des 2. Weltkriegs flüchteten viele meiner Freunde in den Militärdienst. Alle hatten sich danach verändert, selten zum Besseren. Viele waren zerstört und viele andere tot. Manche flüchteten in andere Staaten und Städte, mit anderen Worten in andere Ghettos. Manche gaben sich dem Wein, dem Whisky oder der Nadel hin und hängen immer noch dran. Und manche wie ich flüchteten in die Kirche. In der 128. Straße, die heute James Baldwin Place heißt, steht die Harlem Renaissance High School. Ein großes Gebäude mit eindrucksvoller Fassade. Hier war zu den Zeiten, als Jimmy aufwuchs, seine Grundschule, die Public School 24. Ein wichtiger Ort in Baldwins Biografie. Denn Direktorin Gertrude Eyer erkannte in dem Jungen eine außerordentliche Auffassungsgabe und Begabung und wurde seine erste große Förderin. Und da war seine Lehrerin, Orilla Miller. Baldwin says he's 7 years old. He says, I hit the streets when I was 7. Baldwin sagt, ich ging auf die Straße, als ich 7 Jahre alt war. So schrieb er in Dark Days, einem seiner Essays. Es war mitten in der Depression und ich lernte aus harter Erfahrung zu singen. In 1931, as Baldwin notes, Harlem was not exempt. 1931 war Harlem, das wusste Baldwin, von der großen Depression nicht ausgenommen. Und er muss auf seinem Weg zu seiner Schule, der PS24, die langen Schlangen, die für Brot anstanden, gesehen haben, die sich durch die Community zogen. In mehreren Interviews erinnerte sich Baldwin an diese schrecklichen Zeiten, in denen er ständig Hunger hatte und sich von Corned Beef und Pflaumen ernährte. Aber er erzählt auch von einer Frau, die er Bill nannte. Ihr Name war Orilla Miller. Bill war eine wunderschöne Frau, erinnerte sich Baldwin. Und ihretwegen habe ich es nie wirklich geschafft, Weiße zu hassen. Ganz wichtiger Einfluss. Sie nahm ihn auf verschiedenen Trips mit. Sie war links und nahm ihn unter ihre Fittiche. Sie war liberal. And put him under his wing. Besonders wichtig für das Selbstwertgefühl des jungen Jimmy war, dass er zum ersten Mal Betty Davis im Film sah. Sie hatte starke, vortretende Augäpfel wie er und war doch ein großer Star. It was Miss Miller, who introduced him to the world of film. Orilla Miller war es, die ihn in die Welt des Films einführte, wo er die Glubschaugen von Betty Davis sah. Das schwächte das Stigma und die Beleidigungen etwas ab, die er täglich von Freunden und Feinden, die ihn seltsam fanden, erfuhr. Wenn Davis es in Hollywood schaffen konnte, dann gab es vielleicht auch für ihn Hoffnung. You are going it. Do you always order champagne? No. Then why'd you do it now? I was hoping it would make you more friendly. Do you think it will? Well, there's one thing I can say for you. Gentleman in every sense of the word. Gertrude E. Iyer, Orilla Miller, County Cullen, die Kirche und die Büchereien, die Armut, der Versuch seiner Mutter unter schwierigen Bedingungen ein normales Leben aufrechtzuerhalten, der gewalttätige Vater, der Rassismus und die Polizei, all dies formte Baldwins Harlem. Motive, die in seinen Büchern und Essays eine wichtige Rolle spielen. Als Jugendlicher kommt seine erwachende Homosexualität hinzu, die frei zu entfalten in der repressiven Welt dieses Vaters und dieser Kirche unvorstellbar war. In seinem ersten Roman Go Tell It on the Mountain, auf Deutsch Von dieser Welt, ist der Konflikt ein zentrales Motiv. Von dieser Welt war das Ergebnis einer schweren Geburt. James Baldwin arbeitete rund 10 Jahre an dem Projekt. Er war 19, als er erste Skizzen anfertigte. Als der Roman 1953 schließlich erschien, war Baldwin mit einem Schlag als ernstzunehmende Stimme in der US-amerikanischen Literatur etabliert. Besprechungen erschienen in der New York Times und anderen großen Blättern. Eine Instanz der Kanonisierung wie das Time Magazine führte das Buch in seiner Liste der 100 besten Romane aller Zeiten. Die Geschichte entführt sein Publikum ins Harlem von 1935, ins Milieu einer schwarzen christlichen Freikirche. In diesem Milieu wächst John Grimes auf. Sein Vater ist Hilfsprediger der Gemeinde. Er ist der Inbegriff von religiöser Heuchelei ebenso wie autoritärer Brutalität. Der Roman erzählt von den Ereignissen an jenem Tag, als John 14 wird. Johns Geburtstag fiel im März 1935 auf einen Samstag. An diesem Geburtstagsmorgen wachte er mit dem Gefühl auf, etwas Bedrohliches liege in der Luft. Etwas Unwiderrufliches habe sich in ihm vollzogen. Er starrte auf einen gelben Fleck an der Decke, direkt über seinem Kopf. Im Haus war sonst niemand auf. Die Radios der Nachbarn schwiegen und seine Mutter war noch nicht aufgestanden, um seinem Vater das Frühstück zu machen. Beinahe war es John, als sei er am entscheidenden Morgen, zu spät aufgewacht. Als seien alle Erlösten auf einen Streich verwandelt worden und aufgestiegen zu Jesus in den Wolken. Und nur er, allein, sei noch übrig mit seinem sündigen Leib. 1000 Jahre in der Hölle. Er hatte gesündigt. Den Gläubigen, seiner Mutter und seinem Vater und der Warnung zum Trotz, die ihn von klein auf begleitete. Mit den Händen hatte er gesündigt. Eine Sünde, die kaum zu vergeben war. Auf der Schultoilette, allein, in Gedanken an die Jungs, die älter waren, größer und mutiger und darum wetteten, wer höher pinkeln konnte, hatte er an sich eine Wandlung beobachtet, über die zu sprechen er niemals wagen würde. Und die Dunkelheit seiner Sünde war wie die Dunkelheit der Kirche an einem Samstagabend. Wie die Stille in der Kirche, wenn er allein dort war, um zu fegen und Stühle umzudrehen, wenn er Wasser in den großen Eimer laufen ließ, lange bevor die Gemeinde eintraf. Die Dunkelheit seiner Sünde steckte in der Härte, mit der er Gottes Macht widerstand, und in der Verachtung, die er oft empfand, wenn er die klagenden, sich überschlagenden Stimmen hörte und die glänzende schwarze Haut sah, wenn sie die Arme hoben, vor Gott auf ihr Antlitz fielen. Denn er hatte sich entschieden. Er hatte sich entschieden, nicht zu werden wie sein Vater oder seines Vaters Vater. Er wollte ein anderes Leben. Wir gehen langsam die Fifth Avenue hinunter zur 124. Straße. Hier ist die älteste öffentliche Bücherei von Harlem aus dem Jahr 1826, als Harlem buchstäblich noch ein Dorf war. Dies ist die Bücherei, von der Baldwin sagt, er habe als Kind jedes einzelne Buch in ihr gelesen, Regal für Regal. Auf dem Weg dorthin ist unser Stadtteilführer, der Schriftsteller und Journalist Herb Boyd, davon überrascht, dass viele Geschäfte verschwunden sind, dass diese oder jene Bodega oder Eisdiele zugemacht hat und nun mit Brettern vernagelten Schaufenstern auf ihr ungewisses Schicksal wartet. Harlem mache gerade eine traurige Verwandlung durch, sagt Herb Boyd und empfiehlt uns, mit Karen Taylor zu reden. Sie ist Vorsitzende von While We Are Still Here, solange wir noch da sind, ein Verein zur Rettung des historischen Erbes in Harlem. The primary problem in Harlem right now is the lack of affordable apartments. Das Hauptproblem in Harlem ist derzeit der Mangel an bezahlbaren Wohnungen. Oder besser, das Problem in New York City ist der Mangel an erschwinglichen Wohnungen. Das führt dazu, dass vor allem Weiße, die es sich nicht mehr leisten können, in den beliebten Vierteln in Brooklyn und Manhattan zu wohnen, irgendwo müssen sie ja wohnen, dorthin gehen, wo es bezahlbar ist. Genau das passiert gerade in Harlem und in der South Bronx. Wenn nicht etwas gegen den Mangel an günstigem Wohnraum unternommen wird, wird Harlem irgendwann nur noch aus einer weißen oberen Mittelschicht bestehen. Denn selbst die normale Mittelschicht wird sich nicht mehr leisten können, hier zu leben. Jetzt schon gibt es Einzimmerwohnungen mit einer Miete von $3,500. That are going for $3,500. Ein Problem, das viele Stadtviertel in den USA haben, die historisch von People of Color Communities bewohnt wurden, sei es in San Francisco, Philadelphia, Pittsburgh, Atlanta, Chicago oder eben New York. Die bittere Ironie dabei ist, dass es den Bewohnern dieser Viertel durch eine rassistische Stadtplanung jahrzehntelang unmöglich gemacht wurde, außerhalb dieser Nachbarschaften Wohnungen und Häuser zu mieten oder zu kaufen. Jetzt müssen sie weg, weil Weiße ihren Mietraum brauchen. Man nennt diese diskriminierende Wohnungspolitik in den USA Redlining, weil im zuständigen Bebauungsamt die Bezirke rot umkreist wurden, die ausschließlich für Afroamerikaner oder andere Minderheiten vorgesehen waren, für Menschen ohne Zugang zu Hypotheken, Krediten oder Versicherungspolicen. Offiziell ist diese Praxis heute illegal, wird aber trotzdem noch praktiziert. Es geht aber nicht nur darum, es geht auch um den Zuzug. Es ist ja nicht so, dass die Weißen, die hierher ziehen, kommen und Teil des Viertels werden wollen. Sie wollen, dass die Schwarzen verschwinden. Sie sagen, wir wollen euch hier nicht. Ihr habt in Harlem nichts außer Chaos angerichtet. Jetzt sind wir hier und werden uns kümmern. Deshalb müsst ihr gehen. Das ist eine koloniale Mentalität, eine koloniale Siedlermentalität. Und das macht einen so wütend. Aber wenn die Menschen gingen, dann würde auch ihre Kultur gehen. Dafür hat Karen Taylor ein ganz aktuelles Beispiel. In Marcus Garvey Park, every Sunday for decades, there were African drummers in that park. Im Marcus Garvey Park gab es jahrzehntelang jeden Sonntag afrikanische Trommler. Sie trommelten und hatten eine wunderbare Zeit. Aber als die Weißen begannen, in die Nachbarschaft zu ziehen, riefen sie die Polizei und sagten, die Trommler seien zu laut und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es keine afrikanischen Trommler mehr im Park. Es ist einfach genau diese Mentalität, die so schädlich für Communities of Color und für die ganze Welt ist. Das passiert in Harlem, in San Francisco, in North Philadelphia und an vielen anderen Orten im Land, die früher schwarze Viertel waren. Previously black neighborhoods, that's what's happening. The real estate industry Schuld daran ist die Immobilienbranche. Denn wenn Schwarze aus der Mittelschicht versuchen, eine Wohnung zu mieten oder gar zu kaufen, ziehen es Immobilienmakler vor, an Weiße zu vermieten oder zu verkaufen, weil sie versuchen, das Viertel so zu verändern, dass die Immobilienwerte steigen. Because they're trying to flip the neighborhood so that the real estate values become more expensive. Der junge James Baldwin wechselt nach der Junior High in ein Gymnasium mit besonders gutem Ruf, in die DeWitt Clinton High School in der Bronx. Die meisten seiner Mitschüler sind weiß und jüdisch. Mit einigen wird ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden. Einer von ihnen stellt ihm den erfolgreichen schwarzen Maler Buford Delaney vor, der homosexuell ist und im Greenwich Village im Lower Manhattan lebt. Buford Delaney war für James Baldwin in der Rückschau nicht nur der Beweis, dass man als homosexueller schwarzer Mann überleben konnte, sondern auch als schwarzer Künstler. In seinem späten Essay The Price of the Ticket 1985 denkt Baldwin zurück. Natürlich erinnere ich mich daran, wie mein Leben in Greenwich Village begann und damit auch meine Karriere. Denn es begann, als ich 15 war. Eines Tages spielte ein Kumpel von der DeWitt High School, Emil Capuya, ohne mich Hockey und fuhr nach Greenwich Village und machte die Bekanntschaft mit Buford Delaney. Am nächsten Tag erzählte er mir von diesem wunderbaren Mann, den er getroffen hatte, einem schwarzen Maler, und sagte, ich müsse ihn kennenlernen. Und er gab mir die Adresse von Buford Delaney. Nach der Schule hatte ich einen Dickinson-Job in einer Näherei in der Canal Street und zu Hause ging es mir so schlecht, dass ich nicht mehr dorthin gehen wollte. Und so ging ich irgendwann zur Green Street 181, wo Buford damals wohnte, und stellte mich vor. Ich hatte schreckliche Angst, als ich die Treppe hinaufstieg und an die Tür klopfte. Ein kleiner, runder Mann kam zur Tür und sah mich an. Er hatte die außergewöhnlichsten Augen, die ich je gesehen hatte. Nachdem er mit Röntgenblick mein Gehirn, meine Lunge, meine Leber, mein Herz, meine Eingeweide und meine Wirbelsäule begutachtet hatte. Während ich sinnigerweise sagte, Emil schickt mich, lächelte er und sagte, komm rein, und öffnete die Tür. Und was für eine Tür öffnete er für mich? Mein Gott, ich sollte Buford singen hören, später und für viele Jahre. Mein Kumpel hatte mich an die richtige Tür geschickt, und das keinen Augenblick zu früh. Ich ging durch diese Tür in Bufords Farben. Auf der Staffelei, auf der Palette, an der Wand, manchmal zur Wand gedreht und manchmal von weißen Laken bedeckt. Es war ein kleines Atelier, aber es fühlte sich nicht klein an. Mit einem schwarzen, dickbäuchigen Ofen irgendwo in der Nähe der beiden Fenster. Ich erinnere mich an zwei Fenster, vielleicht war es auch nur eins. Es gab eine Feuerleiter, die Buford allein durch seine Anwesenheit in die exklusivste Terrasse von Manhattan oder Bombay verwandelt hatte. Ich habe Musik erfahren, ich war mit Musik aufgewachsen, aber jetzt, auf Bufords kleinem schwarzen Plattenspieler, begann ich zu hören, was ich nie zu hören gewagt hätte oder in der Lage gewesen wäre. Buford hat mir nie einen Vortrag gehalten, aber in seinem Studio und durch seine Anwesenheit begann ich wirklich zu hören. Ella Fitzgerald, Ma Rainey, Louis Armstrong, Bessie Smith, Ethel Waters, Paul Robeson, Lena Horne, Fats Waller. Und diese Leute sollten von mir nicht als Berühmtheiten betrachtet werden, sondern als Teil von Bufords Leben. Und Teil meines Erbes. Die schnellste Verbindung zwischen Harlem und Greenwich Village war in den 30er Jahren die Independent-U-Bahn-Linie, die heute Linie 2 heißt. Sie machte es möglich, dass Baldwin als junger Mann in Harlem leben und nach der Schule in Lower Manhattan arbeiten konnte. Der soziale Mikrokosmos der U-Bahn muss ihn bereits als Kind fasziniert haben, denn er findet in mehrere seiner Romane Eingang. In den 1968 erschienenen Roman »Tell me how long the train's been gone« auf Deutsch »Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort?« Der Held des Romans, der erfolgreiche Schauspieler Leo Proudhammer, erinnert sich, wie er als Kind aus der Sonntagsschule in Harlem ausbüxt und mit der U-Bahn Richtung Midtown Manhattan fährt. Zum Beispiel entdeckte ich die Subway. Das heißt, ich fand heraus, dass ich allein damit fahren konnte, noch dazu meist umsonst. Manchmal wurde ich, wenn ich unter dem Drehkreuz hindurchschlüpfte, erwischt, in Handschellen abgeführt und zurückgeschickt. Und korpulente schwarze Damen benutzten mich gelegentlich als Vorwand für lange, sehr laute, unsägliche Moralpredigten über missratene Kinder, die ihren Eltern das Herz brechen. Dabei waren diese Damen sich untereinander sehr oft und sehr lautstark uneins, denn einige behaupteten, missratene Kinder würden von missratenen Eltern hervorgebracht und wünschten auf meine Eltern die schärfsten Strafen herab, die der Himmel sich nur ausdenken konnte. Und der Himmel hätte sich noch anstrengen müssen, um ihre Fantasie zu übertreffen. Ich tat alles, was in meiner Macht stand, um ihre Aufmerksamkeit zu entgehen. Und versuchte manchmal den Eindruck zu erwecken, als gehörte ich zu irgendeiner respektabel wirkenden Person, betrat den Zug in ihrem Schatten und setzte mich ganz still neben sie. Am besten war es, sich zwischen zwei solche Personen zu setzen, weil dann beide automatisch annahmen, ich gehörte zur jeweils anderen. Für den kleinen jungen Leo ist die Fahrt mit der Subway von Harlem nach Midtown Manhattan ein Faszinosum. Dort saß ich dann, in gefährdeter Anonymität, beobachtete die Leute, lauschte dem Geratter, sah die Lichter und die Kabel und die Lichter anderer Stationen vorbeifliegen. Mir schien nichts schneller zu sein als so ein unterirdischer Zug und ich liebte die Geschwindigkeit, weil die Geschwindigkeit gefährlich war. Eine Weile saß ich während dieser Expeditionen einfach da und schaute mir die Leute an. Viele waren herausgeputzt. Es war ja Samstagabend. Die Frauen hatten sich das Haar geglättet und eingerollt und der Lippenstift auf ihren vollen Lippen wirkte lila und künstlich gegen die dunkle Haut ihrer Gesichter. Sie trugen elegante Umhänge oder Mäntel in wundervollen Farben und lange Kleider. Manche hatten Schmuck im Haar und manche Blumen an den Kleidern. Sie waren fast so schön wie die Filmstars. Das schienen die Männer an ihrer Seite auch zu finden. Deren Haar war gegelt und gewellt, zur Schmalztolle hochfrisiert. Oder sie trugen schmissige Hüte, die Krempe gefährlich tief über einem Auge. Und mal steckte eine einzelne Blume am Revers einer der vielfarbigen Anzüge. Oder eine Krawattennadel funkelte in der Mitte einer der leuchtend bunten Schlipse. Ihre Hände waren groß und sehr sauber, mit Ringen an den schweren Fingern. Und ihre Nägel glänzten. Sie lachten und redeten mit ihren Mädchen, aber leise, denn es waren auch Weiße im Wagen. Geboren in Harlem ist der junge Liu in der schwarzen Kultur zu Hause. Weiße, wie sie ihm in der U-Bahn begegnen, kennt er noch kaum. Und so sinniert er über die US-amerikanische Farbenlehre von Schwarz und Weiß. Die Weißen waren fast nie herausgeputzt und nie so prächtig wie die Schwarzen. Sie trugen bloß gewöhnliche Anzüge und Hüte und Mäntel und sprachen kein Wort miteinander, lasen nur ihre Zeitungen und starrten auf die Reklame. Aber sie faszinierten mich mehr als die Schwarzen, weil ich überhaupt nichts über sie wusste und mir nicht vorstellen konnte, wie sie waren. Ihre Gesichter waren mir so fremd wie die Gesichter auf den Plakaten und Standfotos im Kino, nur wesentlich weniger anziehend, vielmehr auf rätselhafte Weise bedrohlich. Und unter dem schonungslosen Licht der Subway wurden buchstäblich ihre echten Farben bloßgelegt, die nicht grün, rot, blau oder lila waren, sondern ein simples, gleichförmiges, unheimlich rosa-rötlich-gelb. Ich fragte mich, warum die Menschen sie weiß nannten. Sie waren nun wirklich nicht weiß. Schwarze waren auch nicht schwarz. Mein Vater irrte sich. Unter der Erde bekam ich eine erste dunkle Ahnung von New Yorker Stadtvierteln. Und dort, unter der Erde, packte mich auch zum ersten Mal lähmendes Entsetzen vor meinen Landsleuten. Ich merkte sehr bald, dass nach einem bestimmten Punkt, Uptown wie Downtown, alle Schwarzen aus dem Zug verschwanden. James Baldwin zog nach Greenwich Village und lebte dort von 1943 bis 1948. Manchmal bei Buford Delaney in der Green Street, manchmal bei anderen Freunden. Er arbeitet als Kellner im Calypso Café, einem der wenigen Restaurants in New York, in denen schwarze und weiße Gäste zusammen essen konnten. Hier im Village lernt er Autoren wie Henry Miller und Richard Wright kennen, außerdem Redakteure und Publizisten, für die er schreiben konnte. Unter den vielen Musikern, bildenden Künstlern, Regisseuren, Intellektuellen und politischen Aktivisten lernt er auch einen jungen Schauspieler namens Marlon Brando kennen, mit dem er eine lebenslange Freundschaft eingehen sollte. It'll have to do until the real thing comes along. Andrew Berman von der Greenwich Historical Society erklärt uns, warum das Village einer der ungewöhnlichsten Orte in den USA gewesen war. In den 1940er Jahren war das Village definitiv ein Zentrum der Bohème. Es war das Zentrum des literarischen, kulturellen, musikalischen und radikalen politischen Lebens in New York. Es war ein sozioökonomisch gemischtes Viertel. Es gab viele Menschen aus der Arbeiterklasse, viele Künstler und Schriftsteller, aber auch einige wohlhabende Menschen, insbesondere auf der Nordseite des Washington Square Park und entlang der Fifth Avenue. Es war ein Ort, der Menschen aus dem ganzen Land und der ganzen Welt anzog, weil sie etwas suchten, das anders war als das normale amerikanische Leben. Heute noch gibt es einige wenige Lokale aus dieser Zeit. Das Café Reggio, das Café Figaro, die Minerva Tavern aus den 30er Jahren und das Blue Note und Fat Black Pussycat aus den 50ern. Neben einer schicken Eisdiele an der Ecke McDougal-Bleecker Street hängt eine Gedenktafel an einer Ziegelwand, die an das berühmte San Remo Café und seine illustren Gäste erinnert. Hier war von 1925 bis 1967 ein bekannter Literatentreff gewesen. Allen Ginsberg, Dylan Thomas, Jack Kerouac, Miles Davis, Tennessee Williams, Jackson Pollock, William Burroughs und James Baldwin. Greenwich Village has an interesting history in relation to the African American community. In the 19th century, Greenwich Village hat diesbezüglich eine interessante Geschichte. Denn im 19. Jahrhundert war das Village, das damals im wahrsten Sinne ein Dorf war, das Zentrum der schwarzen Community in New York. Doch sie zog allmählich nach Norden, zunächst nach Midtown, dann zum heutigen Lincoln Square, ein Teil der Upper West Side und schließlich ab den 1920er Jahren nach Harlem. Aber es gab in Greenwich Village mit Sicherheit auch noch danach eine kleine schwarze Community. Es war einer der wenigen Orte in New York, an denen es Lokale gab, die allen offen standen. As one of the few places in New York where there were integrated spaces. Baldwin verlässt das Village 1948, um in Paris zu leben, kommt aber 1957 bereits als relativ etablierter Autor wieder zurück und mietet für 3 Jahre in der Horatio Street 81 eine eigene Wohnung, um seinen Roman Another Country fertigzustellen. Vor der Kulisse des Greenwich Village der 50er Jahre spielt sein 3. Roman. Another Country, auf Deutsch ein anderes Land. Darin wird unter anderem die Geschichte des Jazzmusikers Rufus erzählt, der sich ganz am Anfang des Romans in Leona, ein weißes Mädchen aus den Südstaaten, verliebt. Er geht mit ihr und seinem besten Freund Vivaldo nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht im Village spazieren. Die große Welt kam ihnen entgegen, als sie auf die sonntäglichen Straßen hinaustraten. Durch die Augen der Passanten starrte sie die 3 abweisend an. Und Rufus begriff, dass er diese Welt und ihre Macht zu hassen und zu zerstören ganz und gar nicht bedacht hatte. Er hatte nicht an seine Zukunft mit Leona gedacht. Schlicht und ergreifend, weil er so etwas nie für möglich gehalten hatte. Und doch war Leona hier und hatte fest vor zu bleiben, wenn er sie haben wollte. Aber der Preis war hoch. Ärger mit dem Vermieter, den Nachbarn, all den Jugendlichen im Village und all jenen, die am Wochenende herkamen. Und seine Familie würde einen Anfall kriegen. Ein junges Paar kam ihnen entgegen, die Sonntagszeitung unterm Arm Rufus beobachtete, wie der Mann Leona ansah. Dann blickten der Mann und die Frau beide von Vivaldo zu Rufus, als wollten sie ermitteln, wer von ihnen ihr Liebhaber war. Da sie sich in Greenwich Village befanden, Zentrum von Freiheit und Gleichberechtigung, schloss Rufus aus dem flüchtigen, beinahe verlegenen Blick, den ihnen der Mann im Vorbeigehen zuwarf, dass er Rufus und Leona als Paar ausgemacht hatte. Das Gesicht der Frau hingegen blieb fest verschlossen wie eine Pforte. Sie erreichten den Park. Heruntergekommene alte Frauen aus den Slums und von der Eastside saßen auf den Bänken, meist allein, manchmal neben klapperdürren, ergrauten Männern. Damen aus den großen Apartmenthäusern der Fifth Avenue, von unbestimmter, verzweifelter Eleganz, führten im Park ihre Hunde spazieren. Und schwarze Kindermädchen summten, mit versteinerten Mienen, die Welt der Erwachsenen ausblendend, nervös in ihre Kinderwagen hinein. Die italienischen Arbeiter und Ladenbesitzer flanierten mit ihren Familien oder saßen plaudernd unter Bäumen. Einige spielten Schach oder lasen L'Espresso. Die übrigen Village-Bewohner saßen auf den Bänken, lasen. Kierkegaard war der Name, der schreiend auf dem Buchumschlag einer kurzhaarigen Frau in Jeans prangte, zerstreut Abstraktes erörternd, tratschend oder lachend oder still. Und das mit einer ungeheuren, unsichtbaren Anstrengung, unter der Bänke und Bäume zu brechen drohten. Oder mit einer Schlaffheit, die ahnen ließ, dass sie sich nie wieder bewegen würden. Heute ist das Village eine sehr teure Wohngegend. Besonders die Stadthäuser in den schönen Seitenstraßen jenseits der 6. Avenue hin zum Hudson River sind unerschwinglich. Aus den Pieren sind Parks und Sportanlagen geworden und aus der hochgelegten Eisenbahntrasse an der 10. Avenue ist eine Highline entstanden, ein besonders bei Touristen beliebter Park mit schönem Blick auf die Architektur der Stadt. Selbst die LGBTQ-Plus-Gemeinde um die berühmte Christopher Street hat längst weiter im Norden ein neues Zuhause gefunden. Vivaldo schwieg. Bleich, mit wütender Miene, konzentrierte er sich auf seine Schallplatten. Schließlich legte er eine auf. James B. Johnson und Bessie Smith mit Backwater Blues. Tja, sagte Vivaldo ratlos und setzte sich wieder. Vom Plattenspieler abgesehen, stand nicht viel in seiner Wohnung. Eine selbstgebastelte Lampe, Bücherregale auf Backsteinen, Schallplatten, ein durchhängendes Bett, ein ausgeleierter Sessel und ein Stuhl. Vor dem Schreibtisch stand ein hoher Schemel, auf dem Vivaldo mehr oder weniger hockte. Die dicken, schwarzen Locken hingen ihm in die Stirn, der Blick war schwer, die Mundwinkel herabgezogen. Auf dem Tisch lagen Stifte und Papier neben einer Schreibmaschine und das Telefon. In der kleinen Kochnische brannte das Deckenlicht. Schmutziges Geschirr stapelte sich in der Spüle, oben auf eine schartig geöffnete, leere Dose. An einem wackeligen Tischbein lehnte eine Mülltüte. There's thousands of people, sang Bessie, ain't got no place to go. Zum ersten Mal hörte Rufus in der staubtrockenen Monotonie dieses Blues etwas, das seine Not verstand. Das Klavier legte stoisch und ironisch Zeugnis ab für die Sängerin. Jetzt, da Rufus selbst kein Zuhause mehr hatte. 'Cause my house fell down and I can't live there no more, sang Bessie. Hörte er den Text und ihren Ton und fragte sich, wie andere durch die Leere und das Grauen hindurchgefunden hatten, die nun vor ihm standen. Ein anderes Land kam 1962 heraus und wurde auf einen Schlag zum Bestseller, ganz zum Erstaunen des New York Times Buchkritikers, der den Roman für mittelmäßig hielt. Er bemängelte, die Figuren hätten zu wenig Kontext, um an die Dichte seriöser Romane heranzukommen. Auf die Frage, warum der Roman sich so gut verkaufe, antwortete Baldwin ein paar Monate später in einer Weise, die ein Licht auf sein Selbstverständnis als Autor wirft. Die Leute haben ein anderes Land in wesentlich größerer Zahl gekauft, als ich es mir vorgestellt hätte. Ich nehme an, das hat etwas damit zu tun, dass viel mehr Menschen, als es zugeben wollen, ein Leben führen, das dem Leben der Menschen in meinem Buch gar nicht so unähnlich ist. Ich will mich nicht mit zwei Künstlern vergleichen, die ich vorbehaltlos bewundere, Miles Davis und Ray Charles. Aber ich würde gerne glauben, dass einige, die mein Buch gemocht haben, darauf ähnlich reagiert haben, wie wenn sie Miles oder Ray hören. Und vielleicht muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich mich im Grunde meines Herzens nicht mit anderen Schriftstellern vergleiche. Ich glaube, ich orientiere mich wirklich hilflos an Jazzmusikern und versuche so zu schreiben, wie sie klingen. Auf dem Weg zurück nach Harlem, wo wir nochmal den Journalisten und Schriftsteller Herb Boyd treffen wollen, fällt uns unwillkürlich eine andere Stelle aus Ein anderes Land ein. Rufus nimmt denselben Zug nach Harlem, steigt aber dort nicht aus, sondern fährt weiter zur George Washington Bridge, um sich in den Hudson River zu stürzen. Ein tragischer Höhepunkt im Buch. Hier in einer Aufnahme von 1963, gelesen von James Baldwin selbst. The train stopped at 14th Street. Rufus was sitting at the window, and he watched a few people get on. There was a colored girl among them who looked a little like his sister, but she looked at him and looked away and sat down as far from him as she could. Der Zug hielt an der 14th Street. Rufus saß am Fenster und sah ein paar Menschen einsteigen. Darunter war eine junge Schwarze, die ein bisschen wie seine Schwester aussah, aber sie sah ihn nur kurz an und setzte sich dann so weit wie möglich weg. Der Zug rollte weiter durch den Tunnel. An der 59. Straße stiegen viele ein und viele eilten über den Bahnsteig zum wartenden Local Train. Viele Weiße und viele Schwarze, aneinander gekettet in Raum und Zeit und durch die Geschichte, alle in Eile. In Eile voneinander wegzukommen, dachte er. Aber wir werden das nie schaffen. Wir sind komplett am Arsch. Dann knallten die Türen zu, so laut, dass Rufus zusammenzuckte. Als würde der Zug gegen die schwere Bürde aufbegehren, gegen die Nähe von weißen Hintern zu schwarzem Knie, stöhnte und schlingerte er, die Räder schienen über die Gleise zu schrammen und machten ein reißendes Geräusch. Dann setzte er sich Richtung Uptown in Bewegung, wo sich die Massen teilen und die Last leichter werden würde. Lichter flammten auf und taumelten vorbei. Andere Bahnsteige zogen vorbei, an denen Menschen auf andere Züge warteten. Dann hatten sie den Tunnel für sich. Der Zug raste mit phallischer Ungehemmtheit in die Schwärze, raste in eine Schwärze, die sich öffnete, um ihn zu empfangen. Sich öffnete, die ganze Welt erbebte durch diese Vereinigung. Und als es schien, als würden der Lärm und die Bewegung niemals aufhören, empfingen sie die hellen Lichter der 125. Straße. Keuchend und stöhnend kam der Zug zum Stehen. Er hatte gedacht, er würde hier aussteigen. Aber er sah die Menschen zur Tür gehen, sah, wie die Türen sich öffneten, sah, wie sie aussteigen, hauptsächlich Schwarze. Er hatte gedacht, er würde hier aussteigen und nach Hause gehen. Aber dann sah er die junge Frau, die ihn an seine Schwester erinnerte, mürrisch an Weißen vorbeigehen und einen Augenblick auf dem Bahnsteig stehen bleiben, bevor sie zur Treppe ging. Auf einmal wusste er, er würde nie mehr nach Hause gehen. Suddenly he knew that he was never going home anymore. Wir sitzen mit Herb Boyd unter schattigen Bäumen in einem kleinen Park in Harlem. Neben einem eingezäunten Basketballfeld. Ein paar Jugendliche hören irgendwo Musik. Herb erzählt von jenem Abend, an dem er James Baldwin kennengelernt hat. Es war 1978 auf einem Fundraiser für ein Mosambik-Projekt. Das Geld sollte dem antikolonialistischen Kampf um die Befreiung des afrikanischen Landes dienen. James Baldwin war einer der Sponsoren, wollte aber selbst keine Rede halten, sondern durch seine Anwesenheit dem Abend und der Sache mehr Gewicht geben. Der Veranstalter, ein Freund von Herb, bat ihn, James nach der Veranstaltung nach Hause zu begleiten. It was at Hunter College, and I thought he was staying at one of his sister's houses over on 68th Street. Es war am Hunter College und ich glaube, er wohnte im Haus einer seiner Schwestern in der 68. Straße. Es war eine ziemlich frische, kühle Nacht und wir hatten ein gutes Tempo drauf. Es fing an, ein wenig zu nieseln und ich war so eingeschüchtert, dass ich sprachlos war. Ich wollte einfach nur bei ihm sein und das war alles. Ich meine, ich habe diesen Mann vergöttert, seit ich ein Kind war und seine ersten Bücher gelesen hatte. Und jetzt habe ich die Chance, mit ihm spazieren zu gehen, mit ihm zu reden. Und die Stimme in mir sagte, sei einfach still und hör zu. There's a few exchanges. Matter of fact, he interrogated me. Es gab ein paar Wortwechsel, aber dann hat er mich gefragt, was ich so mache. Ich habe ihm erzählt, dass ich versuche zu schreiben und zu lehren. Er sagte, nun, das sind ehrenwerte Berufe. Versuch, der beste Lehrer und der beste Schriftsteller zu sein, der du sein kannst. Und dann sprachen wir über die Veranstaltung selbst und darüber, warum er dort war und wie sehr er an den Befreiungskampf in Afrika glaubte, obwohl er nie dort gewesen war. Aber er identifizierte sich mit dem Kampf und das war typisch für Baldwin, der sich immer fragte, wie er etwas am besten unterstützen konnte. Mit anderen Worten, er sprach immer davon, dass er ein Zeuge sein wollte und zwar mehr als nur ein spiritueller oder religiöser Zeuge, sondern ein Zeuge im Sinne der Dokumentation eines Augenblicks, der Erfassung der Essenz dessen, was vor sich geht, insbesondere in einem kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Sinne. Ich glaube, das war es, was er meinte. Ich möchte Zeuge dessen sein, was mit meinen Leuten geschieht. I think that's what he was talking about. I want to witness what's happening to my people. But I do know what is happening now. You know, I'm not so much a writer as I'm a citizen. And I gotta be a witness to something which I know. His obsession to, speak truth to power. Seine Besessenheit, der Macht, die Wahrheit zu sagen, die Amerikaner zu historischer Reife zu führen, einem moralischen Erwachsensein und persönlicher Autorität, das entspringt dieser Tradition des Zeugnisablegens in diesem biblischen Sinn. Direkt. Feuer und Schwefel. Baldwin, thinking about race, is bearing witness to the American psyche. Indem Baldwin über Race nachdenkt, legt er Zeugnis von der amerikanischen Psyche ab, und zwar von der fehlerhaften Natur der amerikanischen Psyche. Vor allem aber denkt Baldwin über die US-amerikanischen weißen Männer nach. In other words, he always talked about he wanted to be a witness. Es war mehr als nur spirituelles oder religiöses Zeugnis, eher ein Zeugnis im Sinne der Dokumentation eines Augenblicks, das das Wesentliche davon festhält, was vor allem in kultureller, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht geschieht. Die James-Baldwin-Experten Rich Blind, Tracy Ann Williams und Herb Boyd sind sich einig. Natürlich war Baldwin Autor, natürlich war er Aktivist. Doch eine seiner selbstgewählten Berufsbezeichnungen trifft ihn noch besser als alle anderen. James Baldwin sieht sich als Zeugen. Du legst hilflos Zeugnis ab für etwas, das jeder weiß und dem sich niemand stellen will. So sagt er es 1963 in einem Vortrag mit dem Titel »Der Kampf des Künstlers um Integrität«. Was er damit meint? Schon in seinem ersten Roman »Von dieser Welt« artikuliert der Autor, so sagt er es, was du bist, soll heißen, deine erste Artikulation davon, was du glaubst, was wir alle sind. Der Roman legt also Zeugnis ab vom Schmerz und der Isolation des Autors, die er in Literatur verwandelt, mit anderen teilt. James Baldwins prominentester Gewährsmann für die Aufgabe der Kunst, Zeugnis abzulegen, ist niemand Geringeres als Shakespeare. Auf ihn münzt Baldwin den Satz: Ein großer Schriftsteller fungiert als unanfechtbarer Zeuge der eigenen Erfahrung. Was immer Baldwin vormals dazu gebracht hat, Shakespeare zu verabscheuen, es ist irgendwann zurückgetreten hinter der Bewunderung für die, Zitat, Derbheit seiner Sprache. Der größte Dichter in der englischen Sprache fand seine Dichtung, wo Dichtung gefunden wird, in den Leben der Leute. An anderer Stelle meint Baldwin mit dem Zeugen etwas anderes, etwas, das noch näher liegt. Er hat den Kampf der Afroamerikaner für ihre Rechte mit eigenen Augen gesehen. Er hat ihn in Reden, Reportagen, Essays und Dokumentarfilmen begleitet. Sein Theaterstück »Blues for Mr. Charlie« verarbeitet den Mord an einem schwarzen Jugendlichen, in offensichtlicher Anlehnung an die reale Ermordung des 14-jährigen Emmett Till 1955. Das Vorwort zum Drama erklärt programmatisch: Dies ist der Versuch eines Mannes, Zeugnis von der Realität und der Kraft des Lichts abzulegen. 1972 in seinem Buchessay »No Name in the Street« bezeichnet Baldwin sich selbst als öffentlichen Zeugen der Lage von schwarzen Menschen. Und 1979 in einem Artikel für die Los Angeles Times: Ich bin Zeuge und Überlebender des jüngsten Sklavenaufstandes. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Ein Zeuge sieht oder hört etwas, nimmt etwas wahr und er berichtet davon. Diese Verwandlung von etwas Geschehenem in Worte, von Sichtbarem in Sagbares, vielleicht ist es das, was das Bezeugen im Kern ausmacht. Baldwins Beschreibung seiner selbst als Zeuge ist nicht zuletzt ein Vermittlungsversuch zwischen unterschiedlichen Polen. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Einerseits ist der Zeuge, wenn er Arbeitslose in San Francisco interviewt, wenn er die Zustände in Harlem beschreibt, wenn er Demonstrationen in Florida begleitet oder wenn er Martin Luther King porträtiert. Er ist dabei, nicht selten als teilnehmender Beobachter. Andererseits nennt er sich selbst auch dann einen Zeugen, wenn er etwa aus seiner so persönlichen Erfahrung als Jugendlicher zwischen Kirche, Kino und aufkeimender Sexualität ein Kunstwerk formt, seine Romane. In der Literatur, so die Idee, lässt sich das Leiden mit anderen Leidenden teilen, mit anderen Menschen. Die Arbeit als Schriftsteller und das Engagement als Aktivist, das sind zwei Enden auf dem Spektrum dessen, was es heißt, Zeugnis abzulegen. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady. And you'd stop calling me Sister Sadie. Die Publizistin Caroline Imke denkt in ihrem Buch, weil es sagbar ist, über Zeugenschaft und Gerechtigkeit, darüber nach, wie Leid und Gewalt erzählbar werden, wie Erlittenes oder Geschehenes sich in Sagbares verwandeln lassen. Sie blickt auf ihre Jahre als Reporterin in Kriegs- und Krisengebieten zurück. So unterschiedlich diese auch gewesen sein mögen, wieder und wieder in zahllosen Begegnungen überall auf der Welt tauchte in allen Sprachen diese eine Frage auf: Schreibst du das auf? Menschen mit Gewalterfahrung drängen darauf, dass ihre Erlebnisse erzählt werden, so Ehmke. Wenn sie es nicht selbst übernehmen können, dann die Reporterin. Dass das Leid nicht der Sprachlosigkeit anheimfalle, sei auch eine Frage der Gerechtigkeit. Wenn Opfer von Gewalt das, was ihnen widerfahren war, nicht erzählen könnten, würden Diktaturen und Folterer obsiegen. Damit sind wesentliche Elemente auch von James Baldwins Rollenverständnis als Zeuge beschrieben. Er will die Geschichten der ermordeten Mädchen von Birmingham und des jugendlichen Emmett Till, die Geschichten der Bürgerrechtler Medgar Evers, Malcolm X und Martin Luther King vor dem Vergessen bewahren. Oder genauer gesagt, die Geschichte jener Welt, die Menschen wie die genannten untergehen ließ und andere, wenn auch gezeichnet, überleben ließ. Caroline Ehmke, die nachdenkliche Kriegsreporterin, reflektiert Gewalterfahrungen in Ausnahmezuständen. James Baldwin schreibt über einen Ausnahmezustand, der die Regel ist und der die Bezeichnung White Supremacy trägt. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying, go slow. Es gibt zwei Bereiche, in denen es besonders hilfreich ist, Baldwins Werk als das eines Zeugen zu verstehen. Da ist zuerst seine Beschäftigung mit Homosexualität, was vor allem bedeutet, er hat aus seiner eigenen Erfahrung in der Liebe Literatur geformt. Am prominentesten in seinem Roman Giovannis Zimmer, der 1956 erscheint. Giovannis Zimmer entstand aus etwas, das mich gequält und geängstigt hat. Eine Frage meiner eigenen Sexualität. Als ich jünger war, kannte ich eine große Zahl von Männern, Jungen, die riesige Angst davor hatten, sie könnten homosexuell oder bisexuell sein. Oder dass sie ins Bett mit einem Mann wollen würden, sich in ihn verlieben könnten. Sie waren davor so verängstigt, dass sie sich nie in jemanden verlieben würden. Sie hatten solche Angst vor Männern, dass sie Frauen nicht berühren konnten. Giovannis Zimmer ist irgendwo aus dieser Lage entstanden. Ich weiß nicht, ob ich das zu Protokoll geben wollte, aber ich wollte es konfrontieren. Ich bin sehr froh, dass ich das getan habe, weil es mein Leben auf eine Weise vereinfacht hat, weil es bedeutete, dass ich kein Geheimnis hatte und niemand mich erpressen konnte. Nicht ihr habt es mir gesagt, ich habe es euch gesagt. So erzählt es Baldwin im Rückblick. Natürlich ist dem Roman Giovannis Zimmer anzumerken, wie sehr sein Autor diese Qual aus eigener Erfahrung kannte. Als Jugendlicher schon interessiert Baldwin sich für Männer. Doch einige Jahre lang, etwa während seiner Zeit in Greenwich Village, schwankt er zwischen Beziehungen mit Frauen und Beziehungen mit Männern. Mit 26 in Paris lernt er den 17-jährigen Schweizer kennen, an den er sein Herz verliert. Lucien Happersberger, gut aussehend, dunkelhaarig, wird die Liebe seines Lebens, so sagt Baldwin es gelegentlich. Umgekehrt gilt das nur bedingt. Es scheint einen Mythos zu geben, dass sich jemand war, mit dem er in Paris in den 1950ern zusammenlebte, sagt Happersberger später. Aber das stimmt nicht. Wir sahen einander jeden Tag, aber wir haben in Paris nicht zusammen gewohnt. Übereinstimmend berichten die Biografen, dass Baldwin in den ersten zwei Jahren eine Nähe erlebte, wie er sie bis dahin nicht gekannt hatte. Dass beide einander liebten und beide jeweils auch Affären mit anderen eingingen. Nach etwa zwei Jahren teilte Lucien Happersberger James Baldwin mit, dass seine Freundin ein Baby von ihm erwartete. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, die beiden blieben kein Paar. Happersberger heiratete, ließ sich scheiden, heiratete wieder. Und Baldwin hatte später ungezählte Affären und Liebesbeziehungen, nicht selten mit der ersten großen Liebe im Hinterkopf. Ganz aus den Augen verloren die beiden einander allerdings nie. Ende 1987 gehörte Lucien Happersberger zum engen Kreis von Verwandten und Freunden, die James Baldwin in seinem Haus in Saint-Paul-de-Vence beim Sterben begleiteten. Während Giovannis Zimmer also von der Biografie des Autors zehrt, verweist der Roman zugleich in die Gegenwart des 21. Jahrhunderts, wie Baldwins Biograf Bill Mullen meint. He didn't just write Giovanni's Room, which is his groundbreaking Er hat nicht nur Giovanni Zimmer geschrieben, seinen bahnbrechenden schwulen Roman von 1956. Er schrieb auch diesen berühmten Essay There Be Dragons, in dem er auf eine Art die Fluidität von geschlechtlicher Identität theoretisiert. Er war ein nicht-binärer Denker über Geschlecht. Er argumentierte, dass alle Geschlechter fluide sind. Und so trug er mit dazu bei, das zu erfinden, was heute in der akademischen Welt Queer Theory genannt wird. Wobei nicht alles, was heute in der queeren Theorie gedacht wird, nicht alles, was heute im queeren Aktivismus praktiziert wird, deckungsgleich mit dem ist, was James Baldwin gedacht und geschrieben hat. Baldwin ist ein Kind des 20. Jahrhunderts. Als solches kennt er Männer und Frauen als Geschlechter. Und zugleich sieht er klar, dass Männer und Frauen immer auch Anteile des jeweils anderen Geschlechts in sich tragen. Alle amerikanischen Kategorien von männlich und weiblich, heterosexuell oder nicht, schwarz oder weiß, wurden Gott sei Dank schon sehr früh in meinem Leben zerschlagen. Aber wir sind alle androgyn, weil jeder von uns hilflos und für immer den jeweils anderen enthält. Männlich in weiblich, weiblich in männlich, weiß in schwarz und schwarz in weiß. Wir sind ein Teil des anderen. Gender as a social construction is something that Baldwin understood very deeply. When it came to himself, Gender als soziale Konstruktion ist etwas, das Baldwin auf eine tiefe Weise verstanden hat. I'm black before I'm gay. Wenn es um ihn selbst ging und Leute ihn fragten, wie er mit Unterdrückung umgeht, sagte er: Wenn ich in einen Raum komme, bin ich schwarz, bevor ich schwul bin. Das ist ein tiefgehendes Verständnis davon, wie Identität durch den Blick der anderen produziert wird, durch die eigene Sichtbarkeit. Er versuchte ständig, als Denker auf beiden Ebenen zu operieren, weil er das als Mann tun musste, auch als schwuler, schwarzer Mann. Und das ist, würde ich sagen, eine sehr intersektionale Denkweise. And that's also, I would argue, very much an intersectional way of thinking. Intersektional in dem Sinn, dass James Baldwin sich nicht nur für Fragen nach Race interessiert, sondern genauso für Fragen nach Armut und eben für Fragen, die um Geschlechtlichkeit und Sexualität kreisen, samt den damit verbundenen Ungerechtigkeiten. Allerdings, so offen und mutig, so anrührend und feingliedrig der Autor Baldwin über die Liebe schreibt, auch wenn die sexuelle Orientierung seiner Figuren von den Normen der Gesellschaft abweicht, der Aktivist Baldwin hält sich beim politischen Kampf der Gay Liberation zurück. Es ist eine jüngere Generation, die dafür die Gleichstellung von nicht-heterosexuellem Leben kämpft. I think James Baldwin was late to the Gay Liberation game and he avoided too much identification with gay and lesbian political struggle in the 1960s and 70s. Ich glaube, James Baldwin hat sich erst spät mit der schwulen Bewegung auseinandergesetzt und er hat es vermieden, sich zu sehr mit den politischen Kämpfen der Schwulen und Lesben in den 60er, 70er Jahren zu identifizieren, als diese wirklich in Gang kamen. Zum Teil lag das daran, dass er weiter ständig zwischen Istanbul, Paris und den Vereinigten Staaten hin und her gereist ist. Zu einem anderen Teil lag es an diesem: Ich bin erst schwarz, bevor ich schwul bin, wenn ich einen Raum betrete. Und ein weiterer Teil war, dass Baldwin verzweifelt versuchte, ein privates Leben aufrechtzuerhalten. Er war eine der öffentlichsten Persönlichkeiten im 20. Jahrhundert, der erste schwarze Schriftsteller auf dem Cover des Time Magazine. Aber er wollte sein Liebesleben und seine Sexualität für sich behalten. Ich würde sagen, dass er darüber in seinen Romanen schreibt. Dort wird die schwarze männliche Liebe und die schwarze homosexuelle Liebe am offensten dargestellt. Als er 1984 dieses berühmte Interview mit Richard Goldstein gibt und die AIDS-Epidemie größer wird und Baldwin sagt: Wissen Sie, ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich mich mit dem Wort schwul wirklich wohlfühle. Ich glaube, das hatte damit zu tun, dass ich andere schwule und lesbische Freunde in einem bestimmten Alter kenne, bei denen dieses Wort nicht gut ankam, weil es immer so eine Beleidigung war. Und ich habe das Gefühl, dass Baldwin das vielleicht nie ganz überwunden hat. Dieses Gefühl, dass sogar die Sprache der Bewegung eine Sprache sein könnte, mit der er sich nicht ganz wohl fühlte. Zunächst mal fühle ich mich in Amerika fast in jeder Hinsicht als Fremder, außer bemerkenswerterweise als Schwarzer. Das Wort schwul hat mich immer schon gestört. Ich habe nie genau verstanden, was damit gemeint ist. Ich möchte nicht distanziert oder herablassend klingen, weil das nicht meinem Gefühl entspricht. Ich empfinde es nur als eine Welt, die wenig mit mir und der Welt, in der ich groß geworden bin, zu tun hat. Ich war nie in ihr zu Hause. Selbst in meinen ersten Jahren in Greenwich Village hat mich das, was ich von jener Welt sah, erschrocken und verwirrt. Ich habe die Notwendigkeit, all diese Rollen zu spielen, nicht verstanden. Und in gewisser Weise verstehe ich sie immer noch nicht. James Baldwin 1984 im Gespräch mit der Zeitung Village Voice. Da ist er 60 Jahre alt. Das einzige Wort, das mir dafür zur Verfügung stand, war homosexuell. Und auch dieses Wort gab im Grunde nicht wieder, was ich damals zu empfinden begann. Dann gibt Baldwin seinem Publikum noch etwas zum Nachdenken mit. Nämlich, dass das Wort homosexuell in seinen Augen weniger ein Substantiv oder ein Adjektiv ist, sondern ein Verb. Homosexuell ist keine fixe Kategorie, bedeutet das, sondern etwas, das man tut. Auch wenn der 60-Jährige nicht mehr zum Aktivisten im Feld der Geschlechterpolitik wird, lässt er keinen Zweifel an seiner Solidarität mit jenen, die nicht ins heterosexuell geprägte Raster der Gesellschaft passen. Auf seine Weise. Frage an James Baldwin, ob er ein besonderes Verantwortungsgefühl gegenüber schwulen Menschen, Gay People, empfinde. Gegenüber dem Phänomen, das wir als schwul bezeichnen, ja. Ich empfinde eine besondere Verantwortung, weil ich gewissermaßen Zeuge bin. Er war dabei. Er ist dabei, wenn die Nicht-Heterosexuellen einen Raum für ihre Liebe finden. Nicht als Straßenkämpfer, nicht als Teil einer Organisation, sondern als Zeuge. Noch ein anderes Thema, das gut verständlich wird, wenn man James Baldwin als jemanden betrachtet, der Zeugnis ablegen will, der überliefern will, was er erlebt hat. Und zwar seine Auseinandersetzung mit den Beziehungen zwischen Afroamerikanern und jüdischen Amerikanern um die Mitte des 20. Jahrhunderts. Das Thema ist nicht zentral für Baldwin, aber es kehrt immer wieder, seit er seine frühesten Texte veröffentlicht hat. So wie eine Gesellschaft einen Sündenbock braucht, braucht Hass ein Symbol. Georgia hat den Schwarzen und Harlem den Juden. So endet der erste eigenständige Essay, den James Baldwin veröffentlicht 1948. Ein Text, der Harlem als Stadtteil porträtiert, der Afroamerikaner in Armut hält. Zu diesem, wie Baldwin es nennt, Ghetto in der Großstadt, gehören die sozialen Spannungen, die sich immer wieder in Gewalt entladen. Die schwarzen Lokalpolitiker gehören dazu, die schwarze Presse, die schwarzen Kirchen. Von dort wendet er sich den Juden in Harlem zu und stellt zwei Dinge fest. Der erste der beiden Aspekte, die Baldwin im Verhältnis zwischen Schwarzen und Juden ausmacht, wurzelt im Christentum, wie es in den frommen Gemeinden des Ghettos praktiziert wird. Er besteht in der Identifikation der Schwarzen mit den Juden. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Die jüdische Leidensgeschichte wird in den schwarzen Kirchen mit der Leidensgeschichte jener Sklaven überblendet, die die direkten Vorfahren der Gläubigen in Harlem sind. Kirchliche Lesungen, Predigten, Lieder speisen sich beinahe vollständig aus der Überlieferung des Tanach, beziehungsweise aus christlicher Perspektive des Alten Testaments. Selbst die Figur Christi wird in die große Erzählung von Unterdrückung und Hoffnung auf Befreiung integriert. Noch heute ist die Zeile »Let my people go« aus dem Spiritual »Go down Moses« geläufig. Diese Identifikation von Schwarzen mit Juden ist es, die zur Voraussetzung des zweiten Aspekts im Verhältnis der beiden Bevölkerungsgruppen in Harlem wird, für Bitterkeit und Misstrauen. Zur Voraussetzung insofern, als es gegenseitiges Verständnis für das Leiden der jeweils anderen Gruppe geben könnte, was aber im realen Leben regelmäßig enttäuscht werde. Wenn Schwarze in Harlem Juden begegneten, so Baldwin, dann meist in deren Funktion als Kleinhändler, Mieteintreiber, Immobilienmakler, Pfandleiher. Als Geschäftsleute aber handelten sie gemäß der amerikanischen Business-Tradition, der Ausbeutung von Schwarzen. Deshalb würden sie als weiße Amerikaner dafür gehasst. Es handelt sich hier um eine Beobachtung aus einem urbanen Ghetto der Jahrhundertmitte, nicht um das eigenhändige Fortschreiben eines alten Klischees. Es handelt sich um die Benennung von gesellschaftlichen Rollen, in denen zwei Gruppen einander begegnen, nicht um die Zuschreibung ewiger Eigenschaften, eingelassen in die Struktur der US-amerikanischen Gesellschaft jener Zeit. Baldwins Zwischenbilanz kommt ohne Beschönigung aus. Ich kann mich an keinen Schwarzen aus meiner Kindheit und Jugend, innerhalb oder außerhalb der Familie erinnern, der einem Juden wirklich jemals getraut hätte. Und an wenige, die ihnen gegenüber nicht die finsterste Verachtung an den Tag gelegt hätten. Lässt sich also der Hass der Schwarzen auf Juden nicht von dem auf andere Weiße unterscheiden? Baldwin formuliert die Hypothese, wenn Schwarze Juden als Juden hassten, dann als Teil einer US-amerikanischen Gesellschaft, in der es Antisemitismus gäbe, mit der Besonderheit, dass sie ihren eigenen Selbsthass nach außen verlegten und auf eine andere Gruppe übertrugen. Schließlich benennt Baldwin auch den Rassismus der Juden gegen die Schwarzen, der in den USA gesellschaftlich erlernt sei und der, zusammen mit dem Antisemitismus unter Schwarzen, für eine Konstellation sorgt, die letztlich dem weißen, nicht-jüdischen Amerika zugute komme. So schlägt der weiße, nicht-jüdische Amerikaner zwei Fliegen mit einer Klappe. Er teilt diese Minderheiten und er herrscht. Aufrichtige, systematische Zusammenarbeit zwischen Schwarzen und Juden erscheint in diesem komplizierten Gefüge nicht gerade naheliegend. Das bezieht sich auf das gesellschaftliche Problem als Ganzes und bedeutet nicht, dass individuelle Freundschaften unmöglich oder, wenn sie zustande kommen, wertlos wären. Das amerikanische Gemeinwesen, so ist es strukturiert, hält beide Minderheiten in permanenter Feindseligkeit gefangen. Man mag in dieser Feststellung die Vorahnung einer Diskussion sehen, die in breiterem Rahmen erst nach dem Höhepunkt der schwarzen Bürgerrechtsbewegung samt deren Unterstützung durch jüdische Verbände und Funktionsträger geführt wird. Ein Essayband von 1970 fasst sie unter dem Titel »Black Antisemitism and Jewish Racism« zusammen. Das Ende des Textes von 1948 ist ein frühes Beispiel für jene bündigen Formulierungen, die zu einem Markenzeichen von Baldwins Essayistik geworden sind. Georgia hat den Schwarzen und Harlem den Juden. So wiederholt der Text die ungeschönte Diagnose, dass Antisemitismus und Rassismus herrschen. Auch Schwarze, obwohl Gegenstand des Hasses, können hassen. Auswege kann sich Baldwin ausschließlich auf der Ebene von Strukturen vorstellen. Das amerikanische Muster müsse sich ändern. Individuelle Beziehungen, Freundschaften etwa, ändern nicht direkt etwas an den Verhältnissen, schreibt Baldwin, der zu jener Zeit selbst von jüdischen Freunden umgeben ist. James Baldwin untersucht Hass auch dann, wenn Afroamerikaner hassen. Auch darin besteht seine Zeugenschaft. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why? Zeugenschaft, das ist nichts, was James Baldwin exklusiv für sich beansprucht. Die wichtigste Voraussetzung dafür wäre, den relevanten Wahrheiten ins Gesicht zu sehen. Das ist es, was Baldwin bitter dem weißen Amerika abspricht. Noch in den 80er Jahren, wie in diesem Interview. I can see that something has changed. I can see that something has changed only because of the bottomless panic of my white countrymen. Ich sehe, dass sich etwas geändert hat. Ich sehe einige dieser Veränderungen nur wegen der bodenlosen Panik meiner weißen Landsleute, die es nicht wagen, sich mit der tatsächlichen Bedeutung nicht nur der Ereignisse der letzten Generation zu konfrontieren, sondern mit der tatsächlichen Bedeutung der ganzen Geschichte dieses Landes, das sich weiß nennt. Sie wissen nicht, dass sie, tot oder lebendig, Zeugen des amerikanischen Traums sind, egal was Washington sagen mag. Sie sind Zeugen, die wissen, was geschehen ist, die wissen, was noch immer geschieht, die den Preis kennen, den es kostet, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Je älter James Baldwin wird, je weiter die Hochzeit der Bürgerrechtsbewegung der frühen 60er zurückliegt, je länger er beobachtet, was sich alles gerade nicht verändert in den Beziehungen zwischen schwarzen und weißen US-Amerikanern, desto klarer wird, es gibt eine Verbündete für seine Art der Zeugenschaft, die stärker ist als alles andere: die Musik. Und Musik heißt für Baldwin der Gospel und der Blues. Take me to the For Baldwin, I think it was gospel music which was really the fundamental thing. And gospel music was, for him, the true story. Für Baldwin war Gospelmusik wirklich grundlegend. Und Gospel war für ihn die wahre Geschichte und die mächtigste Geschichte über die Bedeutung der Menschen. Im Leben der Einzelnen und deshalb auch in der Gospelmusik. Hier gibt es Versionen davon, was es bedeutet, in einer Gemeinschaft zu sein, die den Kern von allem bildet. Was das Überleben der schwarzen Amerikaner hier und ihren Erfolg hier betrifft. Weil man im schwarzen Amerika über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe spricht, die sich von jedem anderen Ort auf der Erde unterscheidet und hier durch Beziehungen entstanden ist, die in der Gemeinschaft zwischen Menschen entstanden ist, die sich woanders sehr unähnlich waren. Ed Pavlich ist Professor für englische Literatur und afroamerikanische Studien an der Universität von Indiana und Autor von Who Can Afford to Improvise, einem bahnbrechenden Buch über James Baldwins Texte und schwarze Musik. Baldwin thought that the scripts for that joining, the scripts for that Baldwin war der Meinung, dass das gewissermaßen Skript für diese Bevölkerungsgruppe in der Gospelmusik zu finden war. Und ich denke, dafür gibt es eine Menge Belege. Die Spirituals waren zuerst da, dann kam der Gospel und ich glaube, Baldwin war der Meinung, dass alle anderen schwarzen musikalischen Idiome daraus entstanden sind, sich aber nie ganz davon gelöst haben. Und so spricht man vom Blues und vom Gospel. Und selbst Baldwins Eltern sagten, dass sie in ihrem Haus niemals den Blues hören werden. Es ist die Musik des Teufels. Sie ist völlig entgegengesetzt zu dem, was wir sind. Aber in Wirklichkeit ist es die gleiche Musik. Wissen Sie, alle Gospel-Songs bestehen aus schmerzhaften Zeugnissen und der Reaktion der Menschen darauf und der Energie, die daraus entsteht. You know, all Gospel-Songs are made of painful testimonies and people's response to them. Above my head, I hear music in the air. Up above my head, there is music in the air. Up above my head, music in the air. Schon in Baldwins Buchtiteln steckt Musik. Just Above My Head, der Titel seines letzten Romans, variiert den traditionellen Gospelsong Up Above My Head. Die Romantitel Go Tell It on the Mountain und Tell Me How Long the Train's Been Gone sind wörtlich dem Gospelkanon entnommen. Und es handelt sich jeweils um ganze Sätze, die das Verb erzählen im Imperativ enthalten. Das Theaterstück Blues for Mr. Charlie und der Gedichtband Jimmy's Blues versprechen in ihren Überschriften Musikalisches. Baldwin, der doch seit seiner Jugend so extensiv las, nannte als Vorbild für seine Arbeit als Schriftsteller den Sound von Miles Davis und Ray Charles. Was er an ihnen liebt, könnte allerdings auch seinen Kommentaren über Romane entnommen sein, die er schätzt. Es entspricht seinem Ideal von Literatur. Diese Künstler singen auf ihre sehr unterschiedliche Weise eine Art universellen Blues. Sie sprechen von etwas, das weit über ihre Charts, Kurven, Statistiken hinausgeht. Sie erzählen uns etwas darüber, wie es ist, am Leben zu sein. Es ist kein Selbstmitleid, das man bei ihnen hört, sondern Mitgefühl. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows. Zu den schönsten Anekdoten, die sich in Baldwins autobiografischen Essays finden, gehört jene, wie er inmitten der absolut alabasterfarbenen Landschaft der Schweizer Berge ins Chalet seines Schweizer Liebhabers Lucien Habersberger zieht, um seinen ersten Roman fertigzustellen. Bewaffnet, wie er schreibt, mit zwei Bessie Smith-Schallplatten und einer Schreibmaschine. Eine Situation künstlich wie im Labor, wobei die Musik nicht nur räumliche und kulturelle, sondern auch zeitliche Distanzen übersprang. Bessie Smith hatte ihre erfolgreichsten Platten in den 1920er Jahren aufgenommen. James Baldwin hörte sie Anfang der 50er im Schweizer Bergdorf Leukerbad, während er eine Kindheit im Harlem der 30er rekonstruierte. Es war Bessie Smith, die mir durch ihren Tonfall und ihre Sprechweise geholfen hat, den Weg zurück zur Art und Weise zu bahnen, wie ich selbst gesprochen haben muss, als ich ein schwarzer Junge war. Und zu den Dingen, die ich gehört und gesehen und gefühlt hatte. Ich hatte sie sehr tief vergraben. In Amerika hatte ich Bessie Smith nie gehört. Aber in Europa half sie mir, mich damit zu versöhnen, ein geächteter Schwarzer zu sein. Alles an Bessie Smith, der schwarzen Frau aus Tennessee, Ihre Stimme, ihre Texte, ihre Songs, ihre eigene Geschichte mit Alkohol, Männern und einem tragischen Tod hat James Baldwin geprägt. Ed Pavlich. I'm not talking about a strictly poetic tradition. I'm talking about a certain quality of language, a certain quality of expression. Ich spreche hier nicht von einer rein poetischen Tradition. Ich spreche von einer bestimmten Qualität der Sprache, einer bestimmten Qualität des Ausdrucks. In der schwarzen lyrischen Tradition wird musikalisch eine Menge Bedeutung, eine Menge Inhalt übertragen. Schwarze Sprache und schwarzer Gesang, sogar schwarze Instrumente, haben klangliche Qualitäten, die Informationen, Bedeutungen und Erfahrungen vermitteln, die sich nicht auf die Bedeutung englischer Wörter reduzieren lassen. Experiences that probably can't be reduced to the meanings of English words. Im Grunde, so sagt Pavlich, funktioniert die lyrische Sprache des Blues wie eine Geheimsprache. Eine subversive musikalische Tradition, die über die Gesamtheit der historischen Erfahrung schwarzer Menschen in den USA Zeugnis ablegt. Und zwar in einer Umgebung, die den schwarzen Menschen keine eigene Geschichtsschreibung zubilligt. And so for Baldwin, he thought that therefore black music had smuggled through history. Baldwin war der Meinung, dass schwarze Musik Dinge über das Schwarzsein in den Vereinigten Staaten, im Westen, durch die Geschichte geschmuggelt hat, die nie in die Geschichte als solche eingegangen sind, die in der Musik durch die bloße Klangqualität der Aussagen von Musikerinnen und Musikern, Sängerinnen und sogar Sprechern geschmuggelt wurden. Für Baldwin war der Blues allerdings nicht nur Ausdruck schmerzlicher Erfahrungen, sondern gleichzeitig auch ein Ausdruck von Mut, diesen Schmerz zu artikulieren und damit dem Hörer eine geradezu heroische Erfahrung des Überlebens, von Freude und Stolz zu vermitteln. Der Blues als Überlebensstrategie eines immer wieder neu erlebten Traumas. Blue as I can be, that man's got a heart like a rock. Was mit dem Blues begann, wird für Baldwin im Jazz fortgesetzt. Eine lakonische Beschreibung schmerzhafter Umstände. Eine Mischung aus Trauer, Leid, verlorener Liebe, aber auch überraschender Wendungen, Durchhaltevermögen und Triumph. Das Bezeugen, der Ausdruck dieses Prozesses, ist für ihn die eigentliche Aufgabe der Kunst. Dieser Gedanke hat ihn nie losgelassen. So that Billie Holiday in Baldwin's mind. Für Baldwin vermittelte Billie Holiday den Menschen durch ihre Musik die Erfahrung einer größeren Nähe zu dem, was ihnen wirklich widerfuhr, als es ihnen sonst möglich gewesen wäre. Was nach Baldwins Ansicht genau die Arbeit von Künstlern war. Eine bestimmte Sache, die Künstler und nur Künstler tun können. Wer einmal nach Musik in Baldwins Literatur schaut, findet kein Ende mehr. Im Roman Von dieser Welt dient der Gospel vor allem dazu, das Kolorit der Kirche zu zeichnen. In Baldwins erstem Drama The Amen Corner, das im selben Milieu der pfingstbewegten schwarzen Kirche spielt, kommt die Dimension der Bühne hinzu. Das Schauspielensemble wird zum Chor. Kein Halleluja, das sich nicht auch schmettern ließe. In Baldwins bekanntester Short Story, Sunny's Blues, sind Bars und Probenräume die angestammten Orte der Musik. Sunny, der Held, ist Jazzpianist. Als solchen zeichnet ihn die Gabe aus, empfindsam auf das Leiden der Menschen zu reagieren und es, verwandelt, in seine Kunst aufzunehmen. Und die Schwäche, sich in Drogen zu verlieren. Als sie vorhin gesungen hat, sagte Sunny abrupt, hat mich ihre Stimme für eine Minute daran erinnert, wie sich Heroin manchmal anfühlt, wenn es in deinen Adern ist. Man fühlt sich irgendwie warm und kühl zugleich und distanziert und und sicher. Dieser Sunny wird es schaffen, nicht abzustürzen. Im Gegensatz zu Rufus im Roman Ein anderes Land, dem Jazzmusiker, der sich das Leben nimmt. Im Gegensatz auch zu Arthur. Arthur ist der Held in James Baldwins letztem Roman Just Above My Head von 1979. Auch Arthur ist Musiker, Gospelsänger. Er stirbt unter ungeklärten Umständen. Als Jugendlicher beginnt er, in der Kirche zu singen. Später, während der Bürgerrechtsbewegung, singt er den protestierenden Afroamerikanern Mut zu während ihrer Kundgebungen. In diesem letzten, großen, ausladenden Buch versammelt der Erzähler James Baldwin noch einmal all seine Motive. Als Just Above My Head auf sein Ende zusteuert, landet Arthur in Paris zusammen mit einem französischen Liebhaber in einem Jazzclub. Der Autor kostet noch einmal seine Kenntnisse des Nachtlebens im Quartier Latin aus, die schon dem frühen Roman Giovannis Zimmer Kontur verliehen haben. Und noch einmal formuliert James Baldwin in neuer Variante seine Kritik der US-amerikanischen Zwei-Farben-Lehre. Auf der Bühne stehen zwei Schwarze und ein weißer Musiker aus den Vereinigten Staaten. Im Publikum drängen sich Niederländer, Deutsche, Engländer, schwarze und weiße Amerikaner, Nordafrikaner und schwarze Afrikaner. Arthur spürt das starke Bedürfnis, sich den Afrikanern zu nähern. Zugleich fürchtet er, er könnte sie eventuell nicht mögen. Dabei entgeht ihm, wie amerikanisch, wie westlich, wie weiß er selbst in genau dieser Verklemmung ist. Denn warum sollte er sie unbedingt mögen? Je länger Arthur die Menge im Club beobachtet, desto gründlicher verschwimmt vor seinen Augen das Schema. Die Trennung in Schwarz und Weiß. Was die Leute hier zusammenbringt? Einem Trio zuzuhören, Klavier, Bass, Posaune, von dem, seien wir ehrlich, nur Gott weiß, wo es herkommt. Man wird die Antwort darauf nicht in ihrer Hautfarbe finden. Das Gleiche gilt für die Musiker, die in New York oder Boston entlang der Color Line, der unsichtbaren Grenze zwischen Schwarzen und Weißen, sortiert würden. Aber in Paris, dieser belagerten Hauptstadt, scheint es Arthur, als seien ihre Schattierungen lebendiger als ihre Farbe. Und für einen Moment schweifen seine Gedanken in eine Zukunft mit einer Palette, die mit Farben experimentiert, um Schattierungen zu entdecken, die Schattierungen mischt, um zu einer Farbe zu gelangen. Zu einer Farbe, die, wenn man sie erreicht hat, immer einen willkürlichen und vorläufigen Namen trägt. Menschen mit nicht fixierbaren Schattierungen statt Color. Man könnte das Baldwins späte Entsprechung zu Martin Luther Kings Traum nennen. Mit dem Unterschied, dass James Baldwins Traum im Setting einer überfüllten Kneipe mit lauter Musik entsteht. Sie hörten Autor, Aktivist, Zeuge. Eine lange Nacht über James Baldwin von René Agiger, Andreas Roberts und Max Böhnl. Es sprachen Martin Engler, Boris Alinowitsch, Katlin Gavlich, Bernhard Schütz und Isabel Redfern. Ton Hermann Leppich. Regie Hussein Michael Cirpici. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Rings is not